Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 363. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis. Ja, servus, hallo. Der Marvin. Hi, hi. Der Basti in einer Doppelrolle. Gute und Grüße. Genau, und weil wir ja von Fußball 2000 gelernt haben, man muss Brücken bauen, haben wir eine kleine Brücke gebaut zu den Kollegen von 93, die so ein bisschen heimatlos rumgeirrt sind. Deswegen herzlich willkommen, Enzo. Hallöchen, hi. Und hallo, David. Hallo, guten Abend. So, jetzt haben wir die große Herausforderung, über welchen der 83 Vereine, die der David mag, wir heute sprechen wollen. Die Formatia ist abgestiegen letzte Saison. Oh nein. Ja. Das heißt, es sind jetzt nur noch 82 Vereine, über die wir reden können. Nein, wir wollen natürlich reden über die Eintracht und über Dinge, die im Kosmos der Frankfurter Eintracht passieren. Und natürlich, passenderweise heute kam die Meldung reingestürmt oder reingespült. Marco Marin möchte, wenn er wieder in die Bundesliga zurückkommt, nur noch für die Eintracht spielen. Enzo, was sagst du da? Ist fantastisch. Ich gönne es euch. Ist ein guter Fußballer. Fußballer des Jahres in Serbien, oder wo spielt das Serbien, ja, ne? Ja. Ist auch, keine Ahnung, wäre wahrscheinlich in echt keine Verstärkung, aber ein cooler Move wär's. Seid alle so negativ, ich habe das heute schon ein bisschen getwittert. Ich habe, das ist doch überhaupt gar nicht realistisch, liebe Leute. Meine Güte, der ist irgendwie fucking 30 Jahre alt. Das ist ja, das passiert ja jetzt nicht. Aber ich fand die Idee und dass er irgendwie Bock drauf hätte, fand ich irgendwie ganz nett. Manchmal habe ich auch so einen romantischen Moment. Das muss man ja auch immer zugestehen. Ja, es sei dir gegönnt, natürlich. Wobei man auch sagen muss, also romantischer Moment für Marco Marin, eigentlich ist Marco Marin ja auch eine Vereinshure, der andauernd irgendwie hin und her gewechselt. Es ist ja jetzt nicht so, dass du sagen musst, so hier, ich hole jetzt 93 ist im Haus. Seit 100 Jahren beim gleichen Verein. Der hat ja immer überall schon mal gespielt. Also es ist, ne? Ich weiß nicht, wo die Romantik da herkommt. Der kommt halt von hier. Ja, okay. Das ist ja der Grund, sonst würde mich das ja tendenziell nicht interessieren. Aber ich glaube, sowas wird in diesem unter Bobic auch nicht mehr passieren. Ich glaube, da ist auch wenn er jetzt da gut drauf ist, ist ja die Sache schon komplett gelaufen, oder? Also ich meine. Wo ist er geboren? Tatsächlich in Frankfurt. Mhm. Offenbar. Ja. Ich weiß es nicht, ja? Ist er in Frankfurt geboren? Oh, eine? Nee, in Jugoslawien. Ja, oh ja, aber das gehört ja auch fast Feinheiten, zu Frankfurt. Das sind Feinheiten im Vorort. Vorort von Frankfurt. Vorort von Frankfurt. Das haben wir in den letzten Jahren deutlich gemerkt. Ich denke, man muss jetzt hier nicht pitzlicher sein als der Papst. Ja. Genau, Brücken bauen ist das Stichwort. Wir wollen Brücken bauen. Wuchs in Frankfurt unter Höchst. Liederbach auf. Oh, genau, und hat bei Höchst gespielt und so weiter und so fort, bevor er dann zur Eintracht, also hat bei der SG in Höchst gespielt, ist dann zur Eintracht Jugend und hat ja da auch ein paar Stationen durchlaufen, ist dann aber früh mehr oder weniger auch aussortiert worden in der U19. Hat man, also vor der U19 hat man gemerkt, okay, das wird von der Körperlichkeit her nichts. Naja gut, und dann wissen wir, welche Karriere er dann bei Gladbach zur Zwischenzeit eingenommen hat. Aber auch da, naja, spätestens bei Chelsea war es ja für einen richtig großen Fußball schon irgendwie vorbei eigentlich, ne? Leute, ganz kurze Frage, wäre es denn interessant gewesen, um diese seltsame Regelung der UEFA irgendwie zu erfüllen, einen Spieler wie Marco Marin, der ja schon Potenzial hat, ja, dann auch im Endeffekt ja diese, ja, ich nenne es mal, wie ist das nochmal, wie müssen die ausgebildet sein, wie viele Jahre müssen sie hier? Drei Jahre in der eigenen Jugend bis 21 oder 22 war, glaube ich, irgendwie die Regel. Also vielleicht wäre, na gut, dafür ist er wahrscheinlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie teuer er wirklich wäre, wenn er hierher kommen würde. Irgendwas habe ich gelesen, von wegen er hätte ein Gehalt von 2 bis 3 Millionen, was ja eigentlich ins Gefüge passen würde. Ja, also ich glaube, wahrscheinlich würde es die Regel erfüllen, aber wie gesagt, also der Junge ist, ich meine, das ist ja nett und da kann man ja auch mal irgendwie träumen von oder so, beziehungsweise, aber es gibt auch tatsächlich wertvollere oder wichtigere Spiele aktuell als Marco Marin. Das Gehalt. Ja. Also der ist jetzt auch 30, der wird nicht jünger, wenn die nächste Transferperiode, da steht er kurz vor seinem 31. Lebensjahr. Ich glaube, das ist eine Position, auf der wir uns ja auch, um jetzt die Brücke zu schlagen, zu vielleicht auch zu Augsburg oder so, die wir mit Kamada jetzt gar nicht so schlecht besetzt haben. Bevor wir über diese Brücke gehen, möchte ich nochmal dem Benedikt danken, der nämlich gerade eben im Chat geschrieben hat, dass wir in der Folge 168 auch schon mal drüber diskutiert haben, ob Marco Marin vielleicht eine Verstärkung für die Frankfurter Eintracht. Dass das Leute so genau wissen, hat er da so einen Flipchart zu Hause. Alle Folgen aufgemalt. Vielleicht hat er auch irgendwo einen Flipchart, wo der Silberfall Cup erklärt ist. Vielleicht können wir dann, kann er uns da auch nochmal weiterhelfen an der Stelle. So eine riesige Korkwand zu Hause, wo dann eure Gesichter so, ja, und so Fäden gespannt sind. Und ja, Fäden, genau. Fäden, ja, und nach dort. Eines das wäre so gut. Ich glaube das jetzt halt auch, ne? Ja, ich kann mir das. Ich gehe da jetzt auch fest von aus. Großartig. Wenn ihr den schickt, so mal ein Foto. Schwarz-Weiß-Aufnahmen von uns, von der, so Stalker-Fotos, so schwarz-weiß, wie Marvin Nice ist und so. Ja. Benedikt, schick uns mal die Fotos von deiner Wand. Ja. Vor allen Dingen, wie Marvin das vegane Eis ist. Das Bild will ich sehen. Aber wie gesagt, das ist noch kein lachen Problem. Wir, noch lachen. Ja, noch lachen wir, ja. Aber es ist gar kein Problem. Ist ja eine geile Sache, dass er das überhaupt weiß. Ja, also daran, ich kann mich erinnern, dass wir mal drüber gesprochen haben. Aber bei den über 300 Folgen, die wir jetzt schon gebabbelt haben, kann das ja öfter mal passieren. Insofern ganz lustig, dass das irgendwie so, ja, vor ziemlich lange Zeit mal der Fall war. Genau, die Folge hatte den vielsagenden Titel J-Lo Chandler, womit wir auch wunderbar bei Augsburg sind, der ja am Spiel am vergangenen Wochenende Kostic auf der linken Außenbahn ersetzen durfte. Und ich würde mal sagen, es hat so semi-gut funktioniert, oder? Ja, da siehst du einfach, wie wichtig Kostic mittlerweile für die Mannschaft ist. Chandler hat ein ordentliches Spiel gemacht, aber es ist einfach überhaupt kein, ja, ich nenne es mal adäquater Ersatz für einen Kostic. Das hast du eindeutig gemerkt. Er braucht auch vielleicht noch ein paar Spiele, um wieder an alte Zeiten ranzukommen. Aber ja, hat uns schon von der Seite her sehr viel gefehlt. Aber ja, er war ja nicht der Einzige, der an dem Tag ein bisschen Probleme hat, ins Spiel zu finden. Wie schlecht muss Durm eigentlich trainieren, dass Chandler ja vorgezogen wird auf der anderen auf Seite? Links. Ja. Also ist es ja tatsächlich so, gut. Naja, vielleicht wurde auch geschont für die härteren Brocken, die da jetzt noch kommen. Aber über Augsburg, boah, das ist schwierig, darüber zu sprechen, weil es trotzdem wieder diesen Ärger und diese Unnötigkeit in einem hervorruft, die es hatte einfach. Das hättest du nicht verlieren müssen. Das war einfach ein bisschen Pech und trottelig, so die Mischung aus beidem. Weil Augsburg, ganz ehrlich, boah, weil wenn die so weiterspielen, steigen die trotzdem ab, weil so viel genau werden die nicht mehr haben. Ja, das ist genau das Ding. Die haben gegen uns gewonnen, können sich das ehrlich gesagt auch kaum selbst erklären, wie sie das Ding hier, wie sie da die drei Punkte geholt haben, weil das war wirklich nicht aus der eigenen Stärke heraus resultierend. Das war, weil wir unfassbar dämlich waren. Die haben, kurz vor Schluss gab es noch eine richtig schwierige Situation, wo der eine fast ein Eigentor gemacht hätte. Selbst da, weißt du, keine Ahnung, da muss man echt sagen, die waren wirklich nicht so konstant, aber was sie halt hatten, und das muss man ihnen schon zugestehen, neben dem Kunstschuss, dem 2-0 da, den macht er auch kein zweites Mal, nee, ist es halt für mich ein bisschen ärgerlich, dass wir wieder nicht gewusst haben, dass Leute wie Richter, die uns in der Rückserie des vergangenen Jahres schon einen eingeschenkt haben, schon mehrfach, und auch der eine gute U21 EM gespielt hat, dass man die Leute überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm hatte, wie man es irgendwie haben müsste, weil dass die gefährlich sind, weiß halt auch jeder. Ja, aber was war mit der Abwehr los? Marvin, du sprichst da ja aber auf was Gutes an. Wir haben ja schon gesagt, oder besser gesagt, man hat gesehen, Abraham überhaupt nicht in Form. Ein Hasebe, wie unglücklich sieht er auch vor dem 1-0 aus, läuft nicht durch, hatte ein paar Situationen, auch vorher ja schon, musst ja sagen, es war ja nicht nur diese zwei Tore, die sie dann gemacht haben, die waren ja vorher schon diese zwei Hochchancen, wo einmal ganz am Anfang rettet doch, glaube ich, Trapp, hat ja Trapp sehr gut gehalten, dann auf der anderen Seite der Schuss, wo Hinteregger den Oberschenkel noch irgendwie zwischen Ball und Tor bekommt, also Wahnsinn, finde ich schon verrückt, dass Augsburg da so massive Chancen sich erspielt hat. Auf der anderen Seite, wir hatten ja auch zwei, ich glaube, Paciencia und Kamada, die im Endeffekt knapp gescheitert sind. Trotzdem war in meinen Augen die erste Halbzeit super schwierig zu ertragen, weil man einfach gesehen hat, wir sind überhaupt nicht im Spiel, wir gurken uns da was zurecht und man muss dann wirklich sagen, am Ende, das hätte auch theoretisch 4-0 stehen können, weil die zwei Chancen, wenn sie ein bisschen kaltschnäuziger gewesen wären, die Augsburger, hätten sie das auch noch genetzt. Also schon schwierig, fand ich super nervig. Zweite Halbzeit war ein bisschen besser, gerade zum Ende hin sind wir ein bisschen spät aufgewacht. Wechsel für mich auch wichtig gewesen, so gar nicht im Spiel gewesen. Ein, ja, ich sag mal, auch wenn wir schon sehr viel über Chor gesprochen haben, haben gesagt, er ist nicht wirklich so ein Bringer. In dem Spiel war er super wichtig. weil er ein bisschen Ruhe reingebracht hat. Und das hat uns in der ersten Halbzeit komplett gefehlt. Diese letzten Pässe waren grauenvoll. Dieser Alleingang von Chor war ja dann auch so ein Dosenöffner, wo du gemerkt hast, okay, vielleicht geht noch was. Oder wie seht ihr das? Ja, schon. Ich will aber ganz kurz mal kurz einhaken. Also ja, natürlich hätten die zwischenzeitlich 4-0 führen können, aber bei allem Respekt, wie viele Chancen wir hatten. Ich glaube, ich weiß nicht, aber da war wirklich in der ersten Halbzeit schon ein bisschen was gefährlich dabei. Und in der zweiten war vielleicht nicht total viel zwingend. Aber keine Ahnung, ich glaube, wir hatten allein 22 Torschüsse. Wir haben wesentlich mehr gemacht als Augsburg. Augsburg war wesentlich passiver, wir schnell die Pässe gespielt und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, dass wir überhaupt es nicht hinbekommen haben, wesentlich konsequenter zu sein. Du hast natürlich auch Pech gehabt, Paciencia hätte auch mal nicht nur irgendwie den Pfosten treffen können, sondern vielleicht auch noch mal das Tor. Das hat er dann später auch mal gemacht. Aber so die Bissigkeit hat ein Stück weit gefehlt. Und da muss ich ja dann auch sagen, es zieht sich halt über die komplette Mannschaft. Denn auch ganz vorne war halt Silva jemand mit guten Ansätzen, aber der halt auch nicht zwingend genug war. Emotional hat mir fast ein Bastos gefehlt. Haben da aber nicht die Pässe für jemanden wie Silva gefehlt? Also wir müssen ja darüber sprechen, wir haben ja jetzt viele, viele verschiedene Namen schon genannt. Du musst bei Sorry auch bedenken, der kommt aus einer anderen Liga, der kommt in eine neue Mannschaft, der war verletzt. Das sah gegen Düsseldorf in Ansätzen schon ganz gut aus. Das wird dauern. Über alle Spieler, denen wir nachweinen, hat das auch übrigens gedauert. Also es kam hier außer Rode, glaube ich, und Hinteregger, kamen ja jetzt in den letzten Jahren keine Spieler her, die sofort direkt losgelegt haben. Das stimmt. Dann, bei Silva ist das Gleiche, das war sehr, sehr kurzfristig auch bei ihm. Paciencia hat ja einigermaßen funktioniert. Die Sache ist, wir werden halt warten müssen. Gegen Düsseldorf und gegen Hoffenheim ist das noch gut gegangen, obwohl auch nicht alles perfekt war. Und dieses Mal ist es halt nicht gut gegangen. Diesmal haben wir dieses Spielglück einfach nicht gehabt, was du vielleicht brauchst, wenn du noch nicht ganz eingespielt bist. Und gerade, wenn du so große Veränderungen hattest, wir hatten es ja im Spiegel auch in der Vorschau geschrieben, die Statik des Eintracht-Spiels wird sich halt verändern. Und dann verändern sich viele, viele andere Dinge auch, dass die Eintracht plötzlich steht höher. Die geraten, das war übrigens gegen Hoffenheim Düsseldorf in Einzelsituationen auch so, wo es nicht bestraft wurde, auch schon so, dass du da in Situationen gerätst, die wir vielleicht unter Kovac oder in Anfangszeit Hütter auch noch nicht hatten. Vielleicht ist das Teil dieser Weiterentwicklung, zu sagen, okay, du musst diese Fehler machen, damit du die in Zukunft abstellen kannst, um halt irgendwie ein druckvolleres System zu entwickeln, mit anderen Spielertypen auch. Ich bin trotzdem abgefuckt, immer noch richtig. Also ich will über dieses Spiel gar nicht großartig nachdenken. Ich habe mir die Zusammenfassung auch nicht mal angeguckt, weil es mich wahnsinnig macht, wie unnötig das war, weil du trotz aller Uneingespieltheit auch da das irgendwie im Vorbeigehen dir noch irgendwie hingurken hättest können. Und das ist das, was mich am meisten ärgert. Tatsächlich sollte es viel mehr als Warnschuss jetzt irgendwie verstanden werden. Ich glaube, man kann kaum wirkliche Lehren daraus ziehen. Ich meine, im Normalfall, in der Normalform, gewinnst du auch gegen diese Opferlammannschaft. Und ich wiederhole mich zum vierten Mal. Es ist für mich immer noch eine Opferlammannschaft. Und die werden gegen keine andere Mannschaft diese Punkte holen, die sie jetzt gegen uns geholt haben, weil das nicht aus der eigenen Stärke heraus resultiert. Das muss man ganz klar festhalten. Er hat mega Glück und der gute Herr Schmidt wird weiter herumdeletieren. Das wird jetzt auch nicht großartig gut funktionieren. Gegen uns hat es funktioniert. Für uns ist aber ganz wichtig, und es darf nicht mehr diese Schläfrigkeit einkehren, die in der ersten Halbzeit schon gegen Düsseldorf da war, die gegen Augsburg erneut da war. Das wird jetzt konsequent bestraft. Die müssen wacher sein. Und für mich ist ganz klar, dass halt auch jemand wie Abraham auch mal ein bisschen fitter und im Kopf agiler sein muss, weil das ist er für weite Strecken nicht. Wir können über Hinteregger sprechen, der hat auch keine Top-Partie gehabt, aber ich finde gerade für jemanden wie Abraham, das muss irgendwie anders funktionieren. Für mich ist er momentan halt einfach keine Säule, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, bleibe aber auch erneut dabei. So einem dürfte das eigentlich nicht passieren, weil er ist ja trotzdem der Erfahrene von den ganzen Leuten da. Es ist schade, dass gerade einer, an dem sich eigentlich Spieler aufrichten sollten, weil er wirklich schon viel gesehen hat und schon lange, lange hier ist, dass der dann Unsicherheitsfaktor ist, ist halt echt nicht optimal, gerade in so einem Spiel, weil Hasebe und Abraham diejenigen sind, die wirklich dann so ein bisschen Stabilität reinbringen sollten. Hat Abraham momentan nicht, ich weiß, kann es nicht genau greifen, woran es liegt, aber gut. Ja, wie Marvin schon gesagt hat, wir sollten jetzt auch aufpassen. Wir hatten, glaube ich, sogar mal einen Sendungstitel, weg von der Kurzfristigkeit oder so, dass man wirklich aufgrund von der Benedikt weiß das auf jeden Fall, guck gerade auf seinem Flipchart, wann das war. An der Korkwand. Genau. Und dass man einfach auch nicht zu viele Ableitungen aus einzelnen Situationen und einzelnen Spielen macht, weil du wirst diese Szenen immer wieder drin haben, die hatten wir auch in erfolgreichen Zeiten. Nichtsdestotrotz, ich wiederhole mich jetzt nochmal, es ist unglaublich ekelhaft ärgerlich, wie das da gelaufen ist. Klar kann man es erklären, trotzdem hätte auch die Eintracht irgendwie 2-1 da gewinnen können und dann hätte uns das gar nicht interessiert, wie das zustande gekommen wäre. So ist es jetzt halt so. Ich hoffe, dass, was Marvin gesagt hat, dass das wenigstens der Fall ist, zu sagen, okay, das ist ein Warnschuss, Leute. Es geht nicht, wenn ihr irgendwie mit 90% geht, dass die Eintracht hat in den letzten 2 Jahren wirklich auch diese erfolgreichsten Spiele nur gemacht, wenn die volle Kapelle gespielt haben. Mhm. Und ich hoffe, dass das wieder reinkommt und ja, abschließend hat Dennis auch schon das Richtige gesagt. No Kostic, no nothing, würde ich sagen, um den Rebic-Partyspruch ein bisschen abzuwandeln. Das hast du krass gemerkt. Also dieses Element hat uns brutalst gefehlt. Auch wenn es Enzo nicht verstehen kann, ne? Leute, komm, also wie würdet ihr denn drüber nachdenken? Also der war bei uns, hat scheiße gespielt, war halt so ein gute Laune-Kicker, hat aber nichts gebracht. Keine Leistung ist beim HSV, geht er genauso unter. Natürlich kannst du sagen, okay, das ist natürlich auch bei 2 Vereinen gewesen. Schwieriges Umfeld, ne? Und so. Ja. Kann man aber sehen, ja. Ja, aber trotzdem, also sorry, das ist einfach, der zaubert bei euch, spielt gut, wird zum Leistungsträger. Das ist seit 2 Jahren bei euch noch so. Ihr wurdet belächelt, dass ihr den geholt habt, so ein klassischer Bobic-Move. Und auf einmal performt er bei euch, und zwar richtig. Also ne? Ist ja weit weg vom Low-Performer, der beim VfB war. Und das tut natürlich weh. Ja, weil wir haben den ja auch geholt, weil wir gedacht haben, ey, der könnte was reißen. Dann kommt halt echt nur Scheiße dabei raus und bei euch funktioniert er. Ja, es ist aber auch echt krass. Also ich meine, was waren mit dem am Wochenende? Der ist Grippe. Grippe, ja, irgendwie kurzfristig, erkrankt, kurzfristig ja. Erkrankt und musste deswegen aussetzen. Ja. Geht halt rum, gell? Das ist auch so einer der absoluten Hasssprüche, die absolut man genau sagen. Als wenn dir das was hilft, wenn du krank bist. Okay, hier, Kollege, ich bin echt krank, mir geht's nicht gut. Ja, es geht halt rum. Gell. Ja, danke. So gut. Ja. Ja, es geht um Menschen wie Leute, ja. Es geht um Menschen wie Leute. Aber dann geht's auch schlecht. Ja, sehr gut. Danke. Die arme Kinder, woanders. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Ja, das ist auch besser. Oh Gott, der frustrierendste Spruch, wenn man gerade einen Downfall hat. Wollen mich aber nicht. Naja, wenigstens können wir nach Augsburg wieder lachen. Was, wollen wir auch von Augsburg weggehen oder hat einer noch was anzumerken? Nee, ja, aber ich will mal ganz kurz eure Prognosen so ein bisschen hören. Wie seht denn ihr das? Habt ihr ein gutes Gefühl, wenn ihr nach Augsburg guckt, dass ihr denkt, naja gut, die werden hier trotzdem jetzt einigermaßen locker hier durchflutschen oder wird das noch eine schwierige Saison für die? Also Benedikt hat gerade im Chat geschrieben, dass A in Augsburg steht für Absteiger. Ah, siehst du? Okay, alles klar. Also schon mal ein Take, ja. Boah. Ich muss sagen, für mich hängt es von Union Berlin ab, wenn die einigermaßen stabil bleiben, steigen Paderborn und Augsburg ab. Also einfach wird es für die auf keinen Fall. Sie sind für mich auf jeden Fall ein Kandidat für die unteren 5. Reihenfolge noch recht beliebig, aber ich sehe die schon mit da unten drin. Ich finde es so geil, dass wir jetzt, nachdem wir verloren haben, die als Absteiger tippen. Nur aus reinem Hass so. Ja, Marvin hat aber ja auch Gründe, wenn wir mit der Leistung, die wir geliefert haben, gerade auch in der ersten Halbzeit, wo du ja wirklich sagen musst, so wirklich sagen muss, es war grauenvoll, es war wirklich grausam, halten wir am Ende, wie du es ja auch vorhin schon gesagt hast, Marvin, es war ja wirklich knapp. Du hast ja noch die Kamada-Chance gehabt, du hast noch fast das Eigentor erzwungen, hättest da einen Punkt mitgenommen. Wenn du das noch schaffst, mit der Leistung in 10 Minuten da noch das ganze Spiel nochmal umzureißen, das darf eigentlich nicht passieren. Und das sind eigentlich die Mannschaften, die dann auch am Ende unten stehen. Deshalb, ich finde es schon begründet, auch wenn wir verloren haben, super ärgerlich für uns, ist aber für mich auch ein klassischer Abstand. David, was meinst denn du? Naja, Augsburg ist halt so eine Mannschaft, die tippst du jahrelang auf Absteiger und jedes Mal schaffen sie es nicht abzusteigen und dann in dem Jahr, wo du halt sagst, na gut, wird wohl nix, steigen sie ab. Also, ja. Und du sagst, wird wohl nix, ja? Ich bin auch gerade überlegen, meine Meinung kurz noch auf Absteiger gestellt. Ich glaube, hatte ich Augsburg auf Absteiger getippt? Also ich weiß gar nicht mehr. David beschäftigt sich nicht mehr mit den Abstiegsregionen jetzt, wo Freiburg kommt. Also ich glaube tatsächlich, wir müssen schauen, dass wir von den Bayern gejagt werden. Ja. Ja. Genau. Es geht um Union und dann, was der FC macht. Ob der noch irgendwie, klar, der FC hat ein hartes Startprogramm gehabt. Die leichteren Gegner kommen erstmal, aber du musst natürlich die ganze Niederlageserie erstmal abschütteln. Wenn die das nicht schaffen, ist für mich der FC tatsächlich ein Abstiegskandidat. Da das rennst du bei Marvin gesagt. Offene Türen ein und Axel ja. beißt in seinen Pita rein voller Hass. Ja. Der das schenkt sich jetzt noch einen doppelten Uso ein da in Kreta. Das hatte ich vor einiger Zeit tatsächlich auch gesagt, aber da wollte mir noch keiner glauben. Aber wir schauen mal, ja. Ja. Naja, gut. Axel hat ja schon angedeutet, er will da noch ausführliche Gespräche mit dir führen bei der nächsten Gelegenheit. Na gut, alles klar. Geh mal weg von den Puppenkistlern, reicht jetzt. Genug Aufmerksamkeit. Ja. Genau, da, wenn wir jetzt schon mal David und Enzo da haben, eure Vereine haben ja auch am Wochenende gespielt und David hat es ja gerade eben schon angedeutet, aktuell Freiburg sensationell auf Platz 3, ganz knapp hinter Dortmund, nur wegen einem Tor weniger bei der Tordifferenz, also erfolgreicher Saisonstart, würde ich sagen, oder? Ja, ein bisschen verrückt. Ja, wäre jetzt auch so eine Umschreibung, die mir dazu einfällt. Ja. Ja, weil du einerseits schon sagen würdest, so richtig überzeugend war da gar kein Spiel von denen. Ich war jetzt auch am Wochenende fast ein bisschen wieder überrascht, wie bräsig da Hoffenheim aufgetreten ist. Ist also, es noch die Post-Nagelsmann-Trauer? Ich, keine Ahnung, ich beschäftige mich nicht so sehr mit Hoffenheim, muss ich sagen. Außer, ja. Außer dass ich mir so vor kurzem alle. Das Fanlied angehört habe. Nein, lass es. Super Hoffe TSG. Was mir im Nachhinein aufgefallen ist, das wäre so, als würdet ihr ein Lied haben, das heißt Super Frank Eintracht. Oh fuck. Das muss man sich mal geben, ne? Also, ja. Also würdet ihr da im Start. Super Fan Axel. Super Frank Eintracht. Oh Gott. Frank Eintracht. Schalalala. Super Frank Eintracht. Haben wir auch schon einen Sendungstitel heute? Super Frank Eintracht. Ich schreib's mal auf die Liste zu den anderen, die wir schon aufgeschrieben haben. Fast so wie SGE Papa Frank. Das passt auch ganz gut. Ja? Stimmt, liebe Grüße. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das machen wir nochmal. Ich muss zu Freiburg ehrlich sagen, ich habe das Spiel tatsächlich mal wieder geschaut. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Weil ihr gestern bei Bundesliga wart und du aussagekräftig sein musstest. Das dazu, dem Zeitpunkt wusste ich es noch nicht. Nee, auf jeden Fall, ich muss sagen, Freiburg hat echt geil gespielt. Also Freiburg muss eigentlich schon zur Halbzeit 3-0 führen und nicht am Ende. Also Hoffenheim hat da auch echt Duft gehabt. Da waren einige Angriffe nicht zu Ende gespielt. Bis jetzt ist das, was Freiburg macht, finde ich tatsächlich, so schwer es mir fällt, sehr beeindruckend. Und Axel würde jetzt aber natürlich sagen, um mich nicht ein bisschen reinzunehmen in die Sendung, das liegt natürlich auch an dem lockeren Spielplan. Das Argument gilt dann aber vielleicht nicht mehr, wenn du in Hoffenheim gewinnst, obwohl ich so ein bisschen Angst hatte zu denken, damit relativiert sich der Auftaktsieg der Eintracht gegen Hoffenheim auch so ein bisschen. Vielleicht ist Hoffenheim wirklich ein Kandidat für die Plätze 12 bis 14 dieses Jahr, wer weiß das schon. Stecken wir alle nicht drin und dann weißt du erst im Nachhinein, was der eine oder andere Sieg wert war, aber gut. Freiburg, ich fand halt, dass Hoffenheim die Flügel extrem freigelassen hat. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, ob es daran lag, an dem genialen Kniff von Streich Höhler auf den Flügel zu stellen oder ob es doch eher an Hoffenheim lag. Ja, also. Nee, ich hab das Gefühl, dass das Spielsystem aber zu keiner Zeit funktioniert, von dem, was sich der neue Trainer der Hoffenheimer da ausdenkt. Das hat gealtert nicht funktioniert. Ja, man muss auch mal sagen, Hoffenheim ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die einfach immer das Potenzial hat, aber ich finde, ihr seid da einfach eingespielter und ich habe nicht das Gefühl, dass Hoffenheim da irgendwie einen Schritt nach vorne getan hat, seitdem der neue Trainer da ist. Ja. Ja, ich meine, was halt echt bei Freiburg aktuell stark ist, ist die Kadertiefe, was wir da an Spielern mittlerweile haben. Vor allen Dingen holt ihr die einfach, ihr müsst sie ja nicht mal kaufen, ihr holt die scheinbar alle irgendwie, zieht die irgendwo aus der Jugend hoch. Da kann man als Eintracht-Fan schon ein bisschen neidisch hinschauen. Ja, gut, das ist ja wirklich schon seit Jahren so. Das ist ja schon schön. Aber dass jetzt Borello da plötzlich seinen Durchbruch hat, war jetzt so auch nicht zu erwarten. Das ist also schon zum sehr, Beispiel. Sehr crazy. Ja, das stimmt. Andererseits irgendwie geil. Das, also selbst auch so Leute, die, ich meine, der ganz ehrlich, das hast du auch nicht auf dem Zettel gehabt, oder? Nein, seit der Vorbereitung schon ein bisschen jetzt. Ja. Aber jetzt letztes Jahr hätte ich gesagt, nein. Also, und tatsächlich hatte ich mehr darauf gehofft, dass Salah sich endlich durchsetzt und mehr spielt. Und ich weiß nicht, würde auch Kwon gern häufiger sehen. Also das könnte tatsächlich noch ein Problem werden. Weiß nicht, wie gut da die das intern managen, weil eigentlich haben sie auf dem Mittelfeld und auf dem Offensiven haben sie viel zu viele Leute. Hat Streich jetzt auch gesagt, dass er halt das Problem hat, dass er teilweise Leute auf die Tribüne schicken muss, die eigentlich auch im Kader stehen könnten oder sogar auf dem Feld stehen könnten, theoretisch. Und was das halt mit einem Team macht, muss halt mal schauen über die Saison hin. Wir hatten die letzten Jahre immer wieder auch halt Ausfälle, Verletzungen, wobei das ja, glaube ich, auch so eine subjektive Sichtweise ist. Jeder hat immer das Gefühl, dass seine Mannschaft vor allem von Verletzungen betroffen ist. Insofern, ja, ist ja eigentlich gut, wenn du einen tiefen Kader hast, nur wenn du halt keine Verletzungen hast, wie gerade, und dann alle eigentlich spielen wollen. Also, das ist schwierig dann, ne? Ja. Schon. Ihr habt da noch das unglaubliche Glück, dass wir am 11. Spieltag aufeinandertreffen, nachdem wir in Lüttich ja auswärts spielen mit der Eintracht. Oha. Das ist ein Heimspiel, also wird ein heißer Ritt für die Frankfurter auf jeden Fall. Oh, wann ist denn das? Das ist der 10.11. Muss ich mal schauen, ob ich wieder vorbeikomme bei euch. Gerne. Auf jeden Fall einen Bembel mit in den Block nehmen, als einzige Person. Alles schon erprobt. Naja. Also, naja. Ja, auf jeden Fall spannend. Aber ich bin echt. Vielleicht hat Freiburg bis dahin ja endlich eine Delle. Ich bin ganz froh, dass wir gerade noch nicht gegen Freiburg spielen. Auf jeden Fall, bin ich auch froh. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht, bin ich nicht sicher, ob wir den Alfred Schreuder, ich habe den hundertprozentig falsch ausgesprochen, noch so ewig lange auch in Hoffenheim sehen. Natürlich ist es jetzt ein Verein, der jetzt nicht kommt für komplette Unruhe. Logischerweise, wer soll da Unruhe machen? Ja, es gibt jetzt auch nicht so viele Leute. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die hinken schon hinter den eigenen Erwartungen ein ganzes Stück zurück. Mal gucken. Also, und dass da Freiburg den aber auch so, ja, muss man schon sagen, schon die Haare geschoren hat. Ja, also wie gesagt, Freiburg hätte noch dominanter auftreten können. Also haben sie ja noch mehr Tore schießen können. Müssen wir erstmal hinbekommen. Chapeau, sage ich da. Chapeau. Dankeschön. Ganz neues gerne Gefühl entgegen. Für David. Ja, ist ganz neues Gefühl für mich. Axel ist nicht da, alle loben Freiburg. Keiner quäkt und mäkelt. Der Uso vor Wut aus der Nase. Ich hasse Freiburg. Diese Fans in Freiburg. Ich kann mir vorstellen, das ist wie er so zum Kotzen. Wutschäumend irgendwo da in Kreta am Strand sitzt. Hat irgendwelche Schafe geköpft oder so. mit seinen Wanderstöcken. Mit seinen Wanderstöcken. Ja, köpft er die Schafe. Die erstochen. Ich sehe schon morgen. Machen Sie das Schaf heißt Freiburg, das töte ich jetzt. Titelbild der Bild-Zeitung. Wütender Mann, wütender deutscher Tourist tötet 30 Schafe mit Wanderstöcken. So. Axel, your turn. Make it happen. Aber gut, wenn wir schon bei Vereinen sind, bei denen es gut läuft, können wir ja auch mal gleich einen Blick in die zweite Liga wagen, ja. Wer und ist da der ist Tabellenführer ja, momentan? Ja, der glorreiche VfB Stuttgart. Wie konnte das passieren, Enzo? Jemine. Weil die zweite Liga, wie der Axel letztes Jahr schon gesagt hat, unfassbar schlecht ist. Nein, ist einfach so. Du kannst eigentlich nicht aufsteigen. Ja, also ja, das hat sich der HSV letztes Jahr auch gedacht. Ja, okay, das ist schon sehr seltsam, weil ganz ehrlich, du musst ja noch nicht mal jedes Spiel gewinnen. Also, ne, du spielst zweimal unentschieden und bist trotzdem Tabellenführer. HSV, ja, also noch, wir sind ja relativ früh am Anfang, ne, 6 Spieltage, sagt noch nicht viel aus, aber du kommst halt auch einfach mit einer mäßigen Leistung rum die durch. Also, das ist jetzt nicht so schwer, da Tabellenführer zu werden. Enzo, wie spielplantechnisch habt ihr denn die potenziell oben stehenden Gegner schon bespielt oder habt ihr eher konntet ihr locker Punkte sammeln bis jetzt? Also wir haben Hannover schon gehabt, ne, direkt am Anfang. Das war schon mal ein wichtiges Spiel, also ein wichtiger Sieg. Wobei die ja aktuell keine Messlatte zu sein scheinen. Wollte gerade sagen, gegen den Abstieg. Ja, ja, aber erstmal waren die schon Konkurrenten. Potenziell, also ja, klar. Potenzielle Konkurrenten, ne? Und dann, du hast Pauli gehabt, Bochum, es war schon okay. Also es war jetzt nicht so, dass du jetzt sagen musst, hast du nicht gegen den HSV gespielt, ne? Also, gegen Wiesbaden habt ihr noch nicht gespielt, ja? Gegen Wiesbaden durften wir auch noch nicht spielen, ne? Genau, also ja, es war okay. Ne, also es war jetzt nicht wir hatten einen brauchbaren Spielplan bis jetzt. Mhm. Ja, das ist oder sozusagen. Also wir hatten die Hauptkonkurrenten, wobei ich auch wirklich gesagt gar nicht weiß, wer außer Hamburg noch so ein Hauptkonkurrent ist, weil das ab Platz 3 wird es ein bisschen willkürlich in der zweiten Liga. Mhm. Ja. Nee, die kommen noch. Also, ne, wir haben der HSV war auch nicht so gut. Marvin und ich waren ja im Stadion. Nee, definitiv das nicht. Das war nicht unfassbar stimmt. Beeindruckend, was da. Ihr habt euch ja gestern das Spiel gegen Pauli angeschaut. Sankt! Nee, war genau. Geil. Liebe Grüße an den Übersteiger nochmal. Ja. War eine gute Sache. Ja, definitiv. Ja, aber also bei beim VfB ist mir so am Anfang so aufgefallen, okay, da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe, da habe ich gemerkt, naja. Heidenheim irgendwie 2-0, ja. Genau, 2-0 geführt, dann noch 2-2. Aber im Laufe der Zeit ist es mir schon aufgefallen, naja, das läuft schon ganz gut. Die letzten Spiele waren ja sowieso ganz gut, auch Regensburg gewonnen. Das ist alles noch relativ eng, das kann auch vielleicht noch dominanter werden. Aber immerhin steht er ja da oben. Und ja, wie du schon gesagt hast, die anderen sind ja auch nicht unfehlbar. Und meine Güte, das ey, bei allem Respekt, das fucking Arminia Bielefeld da auf der 3 ist. Keine Ahnung, ich kann mit Bielefeld ja auch gar nichts anfangen. Aber noch dramatischer wird die Tatsache, dass irgendwie Hannover da momentan echt aufpassen muss, dass sie nicht so komplett durchgereicht werden. Aber gut, der Slomka bringt es ja auf den Punkt, ja, dass ein cleverer Spieler wie Klos nicht bei Hannover spielt. Naja, das ist dann halt so, ja. Und diese Qualität hat man nicht im eigenen Kader. Dann gucke ich mir den Kader an und muss schon sagen, Alter, also bei allem Respekt, natürlich ist der Klos ein akzeptabler Spieler. Aber ich meine, im Sturm ist ein Marvin Ducksch, der ist jetzt auch kein komplett Blinde, und ein gut bespielter Weidand ist auch kein verkehrter Spieler, aber gut, anscheinend sind sie alle nicht so gut wie Klos. Genau. Nein, aber wie gesagt, ich mache mir da keine großen Sorgen. Wir haben ja auch in der ersten Saison, der zweiten Liga, haben wir ja auch 5-0 gegen Dresden verloren und so. Du musst dich schon extrem doof anstellen, um nicht aufzusteigen. Ist einfach so. Das ist gerade als Absteiger mit viel Geld, sollte das, also ich weiß immer noch nicht, was beim HSV da schiefgelaufen ist letztes Jahr. Gut, über Hannover rede ich nicht, das ist ja wahrscheinlich, das sind ja die Ultras schuld, dass es denen so schlecht geht. Ja, nein, nur, aber ist ja nur daran kann es liegen, ne? Also von daher mache ich mir da wenig Sorgen, bis natürlich wahrscheinlich Spieltag 20 kommt oder so und wir auf Platz 4 stehen. Ja, genau. Und dann könnte ich kurz nervös werden. weil bis dahin dann schon eine ganz andere Mannschaft wieder nach oben gekommen ist und jeder fragt sich, wie eigentlich Heidenheim plötzlich auf der 3 stehen konnte oder irgend sowas, ja. Also, aber Heidenheim steht doch immer irgendwann kurzfristig auf 3, oder? Stimmt, ja. Oder Osnabrück mit dem, spielt er nicht Alvarez oder so? Ehemaliger Eintracht-Spieler, ich glaube, der spielt da mittlerweile. Spielen nicht mittlerweile überall irgendwie ehemalige Eintracht-Spieler? Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Da spielen tatsächlich relativ viele Eintracht-Spieler in der zweiten Liga, die ja so verteilt sind. Aber man muss halt sagen, dass Marcos Alvarez wirklich einer ist, der ja sogar in der zweiten Liga regelmäßig netzt. Beim VfL Osnabrück hat er, glaube ich, in 5 Spielen schon 4 Tore geschossen. Und das ist ein Spieler, der sich da echt ganz wohl fühlt, ja. Und bei der Eintracht ist den Schnitt, sage ich mal, nicht so geschafft hat, aber immerhin in Osnabrück Stammspieler ist. Ja, viele andere Eintracht-Spieler spielen unter anderem bei Wiesbaden, da läuft es jetzt gerade nicht so gut. Aber ich glaube, die steigen ohne Sieg direkt wieder ab. Tatsächlich. Könnte so sein, ja. Mhm. Schauen wir es mal. Schauen wir es mal, dann sehen wir es schon. Wie der Portugiese sagt. So, wir haben, wenn wir jetzt hier über alle anderen Vereine oder die Vereine der 390 Menschen reden, dann müssen wir auch natürlich den Axel zu Wort kommen lassen, der keine Kosten und Mühen und Datenvolumen gescheut hat und uns ein Soundfile irgendwo vom Strand von Kreta geschickt hat. Ich spiele das mal ab. Hallo liebe 93-Hörer, ganz besonders hallo liebe 93-Fun-Friends. Ich hoffe, es geht euch gut, genauso gut wie mir, der hier beste Grüße sendet aus Kreta, aus einem wirklich wunderschönen Hotel auf der Nordseite der Insel. Wir haben einen wunderschönen Montagabend, haben schon ein paar Bier getrunken am Strand, waren schon ein bisschen laufen. Es war ganz, ganz, ganz hervorragend. Und natürlich möchte ich kurz hier grüßen vom Urlaub. Übers Derby müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Der FC hat verdient verloren, leider. Die individuelle Stärke der Gladbach hat sich dann am Ende dann doch ein bisschen hat den Unterschied gemacht. Was mir ein bisschen auf den Keks gegangen ist, heute war natürlich wieder der Kommentar in der Rheinischen Post, wo von weltkriegsähnlichen Zuständen gesprochen wurde, weil ein Arschloch in Köln-Müngersdorf einen Böller geworfen hat. Niemand verteidigt diesen Böllerwurf, ist halt ein Riesenarschloch. Der Typ ist aber gefasst worden, wird seiner Strafe zugeführt werden, wird Stadionverbot bekommen, wird wahrscheinlich auch tatsächlich richtig Ärger bekommen, weil es ja anscheinend, nach dem, was ich gelesen habe, 12 Verletzte gegeben hat. Also geht es dem Typen an den Kragen. Es ist dennoch nichts weiter passiert. Und da dann wieder vom Untergang des Abendlandes zu schwafeln, wie es die Rheinische Post ja in schöner Regelmäßigkeit macht, ja, geht mir auf den Keks. Muss einfach nicht sein. Ansonsten bleibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer dass ich euch viel, viel Spaß mit den drei Idioten und dem René vom Eintracht-Podcast wünsche. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Ich freue mich drauf, es nachzuhören. Und ich gehe jetzt, glaube ich, noch was trinken. Macht's gut. Wir hören uns beim 93 Brand Factor wieder. Tschüss. Tja, Dennis Marvin, für euch ist eigentlich der Abend dann rum. Ihr könnt dann jetzt wieder gehen. Also wenigstens hat er die schlechte Soundqualität mitgebracht. Ja, das ist richtig, ja, genau. Also wir müssen ja ein bisschen von diesem 93-Flavor hier auch reinbringen. Ja. Ja, keine Grüße, Grüße übrigens. Keine Grüße, ja. Nur, ich habe gerade nicht zugehört tatsächlich, alles klar. Großartig. Dafür haben wir Axel ja schon erstaunlich häufig erwähnt, bevor er überhaupt zu Wort kam. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, also der FC ganz knapp nicht gewonnen, so wie zu erwarten. Also alles. Ja, wie gesagt, man kann sagen, es bleibt immer noch bei meiner Einschätzung, die werden um den Abstieg mitspielen. So, Kampfansage. Aber es alles liegt alles noch im Spielplan. Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Tatsächlich. Axel jetzt noch weiter zu ärgern, um eine tolle Überleitung zu bauen. Als der FC Köln gegen den FC Arsenal gespielt hat und ein Tor erzielt hat, war Axel auf Toilette. Das wird mir am Donnerstag nicht passieren. Liebe Grüße nach Griechenland. Womit wir beim Thema wären. Wir spielen am Donnerstag gegen den Arsenal FC, FC Arsenal, whatever, weil ich wurde im letzten Jahr, in der letzten Folge habe ich freundliche Nachrichten bekommen, ich soll nicht Arsenal London sagen, das wäre falsch. Ich habe mir aber auch nicht gemerkt, wie es richtig ist, also von daher wurscht. Merkt man, ja. Ja, konsequent. Jedenfalls am Donnerstag startet für uns diese Euroleague-Gruppenphase und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich krieg jetzt schon wieder fürchterliche Gänsehaut, wenn ich da auch nur einfach dran denke. Ja, auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, kaum was Geileres. Ich muss auch sagen, ich betrachte so ein bisschen diese Europa-League-Saison ein bisschen nochmal anders als die andere. Ich glaube, auch da bin ich mit relativ wenig, wie soll ich sagen, Erwartungen reingegangen. Ich freue mich halt einfach und das ist halt dieses Jahr nochmal umso mehr, weil ich halt auch jetzt einfach noch nicht weiß, wie entwickelt sich die Mannschaft. Da passiert noch so viel. Auch ja, jetzt müssen wir erstmal reinwachsen. Im vergangenen Jahr, keine Ahnung, da sind wir auch ein bisschen holprig in diese Saison gekommen. Da ist auch nicht alles mega geil gelaufen. Musste sich erst einspielen. Jetzt wissen wir es auch nicht. Aber für mich ist einfach so, gegen Arsenal, das ist ein unfassbar geiles Spiel, habe ich richtig Bock drauf. Ist auch nochmal ein Team, was eigentlich schon über ganz, ganz viele Jahre on top ist und nicht nur irgendwie so ein bisschen hochgekauft wurde, wie bei Chelsea, die du davor kanntest du dir, aber das war halt so ein Mittelklasse-Club. Arsenal ist halt einfach ein absolut geiler Traditionsverein. Ich freue mich auch auf die Auswärtsfahrt. Und für mich sind jetzt einfach keine Ahnung, ob es da Punkte gibt, aber ich glaube, es wird ein ganz schönes Fest und ich habe die Hoffnung, ja, dass wir zumindest ein wunderbares Fest erleben und nicht abgeschossen werden. Wir sind von den Kollegen vom Bruised Banana Podcast gefragt worden. Das ist der dazugehörige Vereinspodcast oder ein Fanpodcast rund um den Arsenal. Sie hatten uns ein paar Fragen geschickt und ich habe ihnen dann auch mal ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise sie waren so freundlich, uns auch nochmal so ein bisschen eine Einsicht in den Verein zu geben. Und sie haben so drei Punkte genannt. Das eine ist, dass sie sehr unzufrieden damit sind, dass sie aktuell als Fans eigentlich keinen wirklich klaren Spielstil erkennen können unter Emery als Trainer, womit sie sehr unglücklich sind und dass sie... Welche Überraschung. Genau. Wo sie halt auch einfach feststellen, so Abwehr ist irgendwie so großes Thema bei ihnen. Sie haben in den ersten 5 Spielen eine Menge Schüsse aufs eigene Tor kassiert und könnten sich vorstellen, dass die Eintracht, wenn denn unsere Offensive, wir haben ja gerade bei Augsburg drüber gesprochen, ein bisschen effektiver ist, durchaus da Chancen haben. Ich habe sie natürlich auch gefragt, weil das ja auch immer so ein bisschen ein Thema ist, wie ernst sie denn diesen Verliererwettbewerb, wie er ja auch gerne mal genannt wird, denn eigentlich nehmen und sagen so, ja, eigentlich nehmen wir den schon sehr ernst. Sie sind immer noch so ein bisschen angefressen wegen letztem Jahr und wollen eigentlich da gerne nochmal so ein bisschen durchstarten. Ja, und worauf sie sich drauf freuen, das war so eine Frage, die sie uns gestellt haben, die ich ihnen natürlich dann auch gestellt habe, ist auch ganz klar die Auswärtsfahrten, und sie freuen sich schon sehr großartig am Donnerstag auf das Spiel gegen die Eintracht. Ich habe tatsächlich auch keinen Peil, wie viel da jetzt mitkommen. Wisst ihr, wie viel letztes Jahr in, oder vor ein paar Jahren, das ist ja schon ein bisschen länger, in Köln dabei waren? Boah, keine Ahnung. Weiß ich ernsthaft nicht. Keine Ahnung. Aber es ist trotzdem nicht die aktivste Fanszene. Also Highbury, the Library, der Spruch, der ging ja damals schon rum. Emirates ist jetzt auch nicht dafür bekannt. Aber es kann schon sein, dass die so eine, zumindest eine Kernszene haben, dass sie zumindest vielleicht die 1000 erreichen. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Also ich würde jetzt mal tippen, 1000. Du hast natürlich auch so ein paar, in Anführungszeichen, Eventis mit der Bankenverbindung Frankfurt-London, wo auch einige wohl, zumindest auch, das war damals bei Chelsea, ob dann von der Arsenal-Szene da auch einige unterwegs sind, keine Ahnung. Aber das ist natürlich auch in der Verbindung, sind da einige hier, die hier arbeiten in Frankfurt so oder so und dann sich natürlich so ein Spiel nicht entgehen lassen. Ja, stimmt. Wird auf jeden Fall interessant, da kommen schon einige, da kommen schon trotzdem auch geile Spiele. Arsenal war jetzt gegen Watford nicht so gut. Ja. Aber ja, Aubameyang ist wieder mal da. Die haben auch schon echt teilweise interessante Spieler. Das wird wieder ein Fest. Also ich habe irgendwie so die ganze Zeit dieses Chelsea-Spiel im Kopf, von der Stimmung her auch und von Atmo. Auch was auf dem Platz so passiert. Also wir werden auf jeden Fall, glaube ich, wieder echt mit offenem Mund dastehen, wie ballsicher auch Mannschaften sein können, die außerhalb der Bundesliga sich bewegen. Also das fand ich gegen Chelsea schon ziemlich krass. So Leute wie, also dass du einfach mal jemanden wie Hazard siehst, wie der Bälle, das ist teilweise wirklich was ganz, ganz anderes als das, was man tatsächlich selbst von Dortmund oder Bayern sieht. Also klar können die auch gefährlich werden in einem Spiel, aber so von der Gesamtqualität muss man schon sagen, ist das immer wieder beeindruckend. Darauf freue ich mich auch ein bisschen, aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich mega geil, wenn du den vermeintlich schwersten Gegner in der Gruppe irgendwie schon im ersten Spiel ärgern kannst, weil da kommen wir wieder auf die Spielplandebatte. Dann kannst du danach befreiter aufspielen gegen die anderen beiden, Lüttich und Guimarães. Also von daher wäre das schon echt fett, wenn die Eintracht da... Und man könnte diesen Augsburg-Blues wegmachen. Das hatten wir ja auch mit der Euroleague letztes Jahr. Dass du so negative Vibes, die dann vielleicht irgendwie gerade am Entstehen sind, direkt im Keim erstickst, auch für die Bundesliga dann, dass du mit breiter Brust gegen Dortmund spielst, anstatt irgendwie mit so einer Niederlage gegen Augsburg da anfängst, direkt nach 5 Minuten schon zu überlegen, wenn du wieder einen Fehler machst. Ich finde es nur wichtig, dass du nicht überpaced, ne? Also das ist so, das ist nämlich, was ich eigentlich schon die ganze Zeit sagen, das wollte ich ja schon mal im letzten 93-Folge sagen, da war ich aber nicht dabei. Es gab ja gegen... Okay, jetzt bin ich gespannt. Nein, gegen wen hat das letzte Spiel gehabt? Straßburg war das also, ne? Letzte Runde. Korrekt. Runde. Ja. Da gab es also diese kurze Phase, ich meine, es war in der zweiten Halbzeit. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall war das Spiel dann doch sehr ruppig. Es gab mehrere Fouls, auch von eurer Seite, ein paar Schauspielereien-Geschichten. Und da hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass die Mannschaft, die Stimmung auf den Rängen, also die Stimmung auf den Rängen war ja schon mehr als nur am Kochen, ne? Uns flogen ja vereinzelt noch ein paar Becher und solche Geschichten. Alles nichts Dramatisches, aber da war schon ordentlich Dampf dahinter. Und das hat die Mannschaft übernommen, aber tatsächlich kippte es sogar. Also es wurde, die Gefahr bestand, dass sich die Mannschaft davon zu sehr anstecken lässt, von dieser giftigen Stimmung auf den Rängen. Und das dann halt auch aufs Spielfeld überträgt. Und das waren halt diese 10 Minuten, wo ich echt gedacht habe, okay, krass, da könnten tatsächlich Fans mal, also diese krasse Stimmung von den Fans, zum Negativen was sich auswirken. Und dann fiel ja das Tor und dann war ja auch alles gut, ne? Aber so, also ich hatte so schon den Eindruck, es war kurz vorm Kippen, dass Frankfurt sich alles, was sie sich erspielt hatten, da eher kaputt treten in dem Moment. Das ist ein interessanter Aspekt. Also ich fand auch, dass das wirklich an der Grenze war. Das hat halt natürlich diese Atmosphäre ein Stück weit mitgetragen. Du brauchst es auch, glaube ich, dieses Gefühl gegen Straßburg, nachdem die uns auch im Hinspiel ein bisschen geärgert haben. Aber es war wirklich an der Grenze. Weil ich meine, es gab dann halt eine, für mein Dafürhalten immer noch unverdiente rote Karte gegen Rebic. Aber auch ansonsten waren da schon ein paar Situationen dabei. Zum Glück ist es nicht gekippt. Ich kann mir aber jetzt hier, weil es ja auch kein Ausscheidungsspiel ist, sondern ein Gruppenspiel ist, kann kann ich mir grundsätzlich erstmal nicht vorstellen, dass wir jetzt im gleichen Maße wieder eine ähnliche Intensität haben, also auch mit dieser Energie, sondern ich glaube, da weiß jeder, das ist jetzt erstmal eine Gruppenphase und das kann sich im Laufe des Spiels entwickeln, aber ich glaube, es ist nicht vom ersten Moment an so. Ich brauchte eigentlich eher eine Überleitung, deswegen. Alles gut. Nein, aber ja. Könnte auf jeden Fall ein geiles Spiel sein, weil das könnte auch so ein Klassiker sein, du spielst gegen vermeintlich großen Namen, aber die Mannschaft selber ist jetzt nicht mehr, also so, das ist wie wenn du, keine Ahnung, gegen AC Mailand jetzt spielen müsstest aktuell, ne? Ist richtig. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, ganz ehrlich, ich fand Sokrates auch schon zu seiner Endzeit in der Bundesliga echt nicht mehr gut. Stimmt. Richtiger, auch wichtiger Punkt, Marvin, das ist nämlich eigentlich ja unsere Chance, dass du gerade so Spieler hast, die eigentlich, ja, Sokrates ist definitiv in der Abwehr und natürlich auch schauen, ob nun Özil hier so der absolute Bringer noch ist. Auch muss natürlich ein Aubameyang eng stellen etc. Müssen wir dann gucken, wie das funktioniert. Trotzdem finde ich, die Mannschaft gibt einiges her an Potenzial, was auszunutzen ist. Also definitiv Spieler, die auch, wenn du so ein bisschen härter angehst oder ein bisschen anders angehst, ja, ich denke, da ist schon was drin. Und ein paar Spieler, ihr habt es vorhin schon gesagt, sind ja auch aus der Bundesliga bekannt. Ja, ich denke schon, dass da, wenn wir wieder einen schönen Europa-League-Abend erleben dürfen und die Stimmung passt, dass die Mannschaft sich auch davon mit anstecken lässt und noch ein bisschen vielleicht tatsächlich 110% geben kann. Warum nicht? Warum sollte da nicht was drin sein? Also ja, ich bin da gar nicht so skeptisch. Wie Basti schon gesagt hat, in dem Spiel gegen Watford, ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber ich habe mir die Zusammenfassung nochmal angeschaut, war die Abwehr halt schon einfach sehr anfällig. Die sind ja nicht umsonst 2-0 in Führung gegangen. Sie haben es am Ende ja dann wieder ausgeglichen, einfach durch diese individuelle Stärke von einem Aubameyang und von dem einen guten Pass, den Özil dann am Ende dann doch da noch gespielt hat. Ja, aber wenn du den, gerade bei einem Özil könnte ich mir halt schon vorstellen, wenn du dem so ein bisschen auf den Füßen stehst, ja, klassischer Chormoment, ihn dann einfach mal so in den ersten 30 Sekunden mal gepflegt von der Seite irgendwie kurz umrohren, dann ist da vielleicht auch erstmal ein bisschen Ruhe, ja. Oder auch so ein Klotz wie der Hinti, wenn der mal richtig hingeht, da ist Özil, kann damit überhaupt nicht umgehen, deshalb, also denke schon, dass das schon passen kann. Ja, ich muss sagen, ich bin da nach dem Augsburg-Spiel trotzdem wieder ein bisschen skeptischer, weil ich bin zum ersten Mal wirklich vor dem Augsburg-Spiel nicht so krass nervös gewesen wie sonst immer, weil ich dann dachte, ja gut, die Eintracht kann hier tatsächlich gewinnen und das habe ich eigentlich nicht. Ich hatte trotzdem immer diesen Präventivpessimismus und ich habe gar keinen Bock mehr, das jetzt zu erlauben, dass ich plötzlich nur aufgrund der Eindrücke vom letzten Jahr mir einbilde, dass die Eintracht wirklich, ja, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass man gegen Arsenal zu Hause gewinnt. Also ich will mich da selber ein bisschen bremsen und ein bisschen das wieder in den Realismus reinpressen, weil normalerweise. Das wäre auch überheblich zu sagen, eine hohe Wahrscheinlichkeit. Verliert die Eintracht das Spiel 2-0 und es ist trotzdem nichts Schlimmes. Also das müssen wir uns trotzdem vor Augen halten. Also es dürfte jetzt keinen riesen Blues geben, wenn die Eintracht jetzt die nächsten beiden Spiele gegen Arsenal und Dortmund verliert. Also da müssen wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen selber bremsen. Aber in einer anderen Art und Weise als gegen Augsburg. Genau, das ist es. Wenn Arsenal richtig geil spielt und du denkst, ja gut, da können wir nichts mehr machen. Das ist klar. Aber ich sag mal, wenn die jetzt einen normalen Tag haben und wir uns halt einfach auch mal wieder zusammenreißen, ich sag ja nicht, dass wir gewinnen müssen, aber wir haben zumindest eine Chance, sie zu ärgern. Genau, und das sollte auch das Ziel sein. Also ich finde einfach, dass man das einordnen muss richtig, dass die Eintracht trotzdem, jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, ja, wir haben gegen den und den gewonnen. Und wir müssen das jetzt auch gewinnen, weil es ist eine andere Mannschaft, wir haben es schon gesagt. Können auch nicht denken, dass letztes Jahr war trotzdem halt eine Ausnahme. Also es ist trotzdem... ja, klar. David hat uns ja dieses tolle Buch zur Verfügung gestellt von seiner Agentur, Ein Jahr zum Verlieben. Das ist trotzdem was Besonderes. Und da muss man aufpassen, dass man da keine Ableitung für die Gegenwart jetzt abliest. Weil klar wäre es geil, wenn die Eintracht gegen Arsenal gewinnt, aber es ist trotzdem... Ja, nur weil das letztes Jahr funktioniert, heißt das nicht, dass... Es kann auch sein, dass die Eintracht der Gruppenphase ausscheidet. Also, ja, und selbst dann ist kein Drama, weil genau das ist nämlich mein Ding. Mir ist echt gesagt, ich will da jetzt hin, Donnerstag ist für mich immer Feststimmungstag, ne? Und ich meine ganz ehrlich, ist ja mega, ey, wir spielen jetzt erstmal gegen Arsenal und dann Sonntag auch mega geiler Kracher. gegen Dortmund, was habe ich Bock? Dass du das denn, weißt du, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf Augsburg, bla bla bla, geh weg, Hoffenheim, was ist da los? Aber das sind doch Knackerspiele, richtig Bock auf Arsenal, mega Bock auf Dortmund, ja, und also das macht einfach richtig Bock und darauf freue ich mich und dann gegen Dortmund bist du halt im Zwang, dass du halt irgendwie, ja, also jetzt nicht komplett, aber musst halt schon irgendwie sehen, dass du was holst, aber gegen Arsenal, das ist für mich einfach genauso wie alles andere. Natürlich würde ich gegen Gilmarre schon irgendwie ganz gern, würde ich ein oder drei Punkte pro Spiel schon ganz gern mitnehmen, Standard auch, wobei, die darf man halt alle nicht unterschätzen, aber das ist halt einfach ein Bonus und mal gucken mal, wie weit wir mit diesem Bonus kommen, weil dramatisch ist es nicht, wenn wir in der Gruppenphase ausscheiden. Das Mindestziel haben wir erreicht und das ist ja genau Gruppenphase, weil wir haben uns dadurch gekämpft. Wir sind diesen krassen Weg gegangen mit mehreren Vorbereitungsspielen, wollte ich schon sagen, aber mit mehreren Gruppen, Vorgruppenspielen, ja, das haben andere Leute nicht geschafft, ne? Aber man muss ja schon sagen, der Kader, und da um nochmal auch, ich weiß gar nicht, ob es Enzo oder David vorhin gesagt hatte, der Kader macht einem heute aber keine Angst mehr. Ja, früher war das doch wirklich so, wenn du schaust. Oder findet ihr schon, dass er noch einen Wow-Effekt hat? Finde ich nämlich gar nicht mehr. Und das ist eigentlich was früher schon irgendwie auch bei den anderen großen Namen, wenn du auch siehst, was wir auch in der letzten Saison, um nochmal das aufzugreifen, gegen welche Namen wir gespielt haben, was wir auch geschlagen haben, selbst in der K.O.-Phase dann später. Also es ist schon krass. Ich finde, da ist auch ein Wandel hin, dass du auch sagen kannst, natürlich, wenn du einen guten Tag hast, kannst du da mitspielen. Kannst du normalerweise früher die Eintracht, das war immer, ach du Schande, da waren diese Testspiele, da kamen sie eh nur mit einer B-Mannschaft und trotzdem haben sie uns weggefaked vom Platz. Heute kannst du mal in einem realistischen Wettbewerb, wirklich hast du eine Chance, zumindest ansatzweise mitzuspielen und wenn du einen super Tag hast, gewinnst du vielleicht sogar mal. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Offensive ist schon recht beeindruckend. Ja, ich wollte gerade sagen, unterschätzt den Kader noch ein bisschen. Lacazette ist eine geile Sache, sorry. Lacazette, also das ist schon, wie sagt Basti immer so schön, das ist keine Bratwurstmannschaft. Die haben da schon einfach geile Spieler da, auch im Mittelfeld. Ein Torreira ist halt auch nicht zu unterschätzen. Also da sind halt schon ein paar extrem nette Kicker dabei. Ich weiß, was Dennis meint. Ich glaube aber, der Eindruck von Dennis, das liegt eher daran, dass die in der Premier League nicht mehr diese Rolle haben, wie sie vielleicht hatten mit Wenger und Bergkamp und Henri und selbst diese Saison, wo Lehmann da war, wo die, glaube ich, ein komplettes, perfektes Jahr gespielt haben, wo die kein einziges Spiel verloren haben. Aber das ist natürlich schon ein bisschen her und die hatten in den letzten Jahren ihre Probleme. Die haben einen neuen Trainer, die haben auch eine neue Kultur irgendwie. Also dieses Wenger-Ding ist komplett draußen. Nichtsdestotrotz sind die natürlich nicht so gut wie Man City, wie Liverpool, nicht mal mehr wie Tottenham auch. Trotzdem ist das schon noch oberes Regal. Also ganz ehrlich, ich glaube, allein die drei Pepe, Lacazette und Aubameyang sind, glaube ich, über 200 Millionen Euro wert, jetzt mal überschlagen. Also ja, und Aubameyang kann halt auch aus jeder Lage treffen. Das ist halt auch so ein, es ist schon ist ein krasser Spieler. Ich glaube, den kriegst du auch als Eintracht-Spieler einfach kaum eingefangen. Da können wir uns noch so viele Dinge ausdenken, aber das wird schon extrem schwierig, gegen den irgendwie zu verteidigen. Ja, und ich gebe zu, ich habe jetzt Arsenal nicht so viel verfolgt seit Anfang der Saison, aber was Pepe letzte Saison gespielt hat bei Lille war schon großartig. Also und der war, ich glaube, der ist auch sehr, sehr schlau, dass er eben nicht zu irgendeinem Riesenverein gegangen ist, die um ihn gebuhlt haben, sondern dass er gesagt hat, gut, dann gehe ich jetzt den nächsten Schritt und gehe zu Arsenal mit einem Verein, wo ich auch tatsächlich dann spielen kann, hoffentlich ständig. Ich meine, der ist 24 Jahre, der hat echt noch ganz viel vor sich. Also David, ist der Nationalspieler von eigentlich, ich glaube, Elfenbeinküste, oder? Ich weiß nicht genau. Boah. Ja, weil das ist ein Spieler, der bei der hat aber immer nur in Frankreich gespielt zuvor, oder? Ich glaube, ne? Also ja. Ne. Angers, Orléans. Ah ja, okay. Lille. Also spielt auf jeden Fall für die Elfenbeinküste. Ja, für die Elfenbeinküste, ja. Weil das meine stimmt doch, war natürlich klar, der war bei der Cannes jetzt dabei. Er war bei der Afrikameisterschaft jetzt dabei. Ah, okay. Der ist schon geil, also muss man schon so sehen. Der hätte auch, wie David gesagt hat, zu anderen Vereinen gehen können. Hat sich vielleicht ein bisschen blenden lassen von dem alten Arsenal, weil ich glaube, Arsenal war für mich auch immer so ein Verein, wie kann man es vergleichen, so ein bisschen wie Leverkusen, was zumindest die Weiterentwicklung von Spielern betrifft. Also du kannst da schon, unter Wenger war es, glaube ich, schon gut, wenn du da gespielt hast, weil die haben immer geilen Fußball gespielt. Die haben irgendwann verpasst, diesen wirklichen Power-Step zu gehen, zu sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie ein Go-To-Guy-Team, dass er auch die großen Titel jetzt irgendwie angreift. Nichtsdestotrotz haben die trotzdem standen immer für echt interessanten Fußball, an dem sich auch ganz, ganz viele andere Premier League Vereine jahrelang orientiert haben. Also das ist schon gut. Wir wissen es alle nicht genau, weil wenn man so krass verfolgt, man es halt dann doch nicht, dass man sehr, sehr viele Live-Spiele von ihnen sieht. Nichtsdestotrotz würde ich Dennis ein bisschen einnorden wollen, zu sagen, ey, die sind schon noch besser als wir. Alles gut, Ja, ja, klar. Aber ich finde es gerade dadurch, was du gesagt hast, ist eigentlich genau das Gegenteil. Also ich finde, es ist durchaus ein smarter Move gewesen, also auch was David gemeint hat. Da gehst du halt von Lille halt da weg, weil du extrem viele Tore geschossen hast in der Liga in Frankreich, aber du machst halt nicht den 1A-Sprung, sondern den 1B-Sprung, weil du halt denkst, du spielst da regelmäßig. Finde ich von Pepe gar nicht so schlecht gedacht, aber gut. Weiß jetzt, also es scheint jemand zu sein, der sehr, sehr genau seine Karriere plant. Der wurde ja auch schon im Jahr davor stark umworben und hat da ja auch gesagt, nee, er sieht sich noch nicht so weit und er will lieber noch mal ein Jahr durchspielen. Und klar, natürlich, es gibt auch selbstbewusste Spieler, die schaffen es direkt, sich durchzusetzen bei, keine Ahnung, Real. Aber wie viele Stories kennen wir von Leuten, wo wir sagen, ah, da sind sie zu früh weggewechselt. Und da scheint jemand sehr, sehr klug vorausschauend seine Karriere zu planen. Ja, da fällt mir immer wieder, ja, bei so Sachen, gerade weil du jetzt auch Real gesagt hast, muss ich immer an Luka Jovic denken, aber ich meine, das können wir ja jetzt auch noch gar nicht so sagen, aber ich denke, das war halt der größtmögliche Transfer, den du tätigen konntest. Ich hoffe. Ich glaube, es gibt halt auch wirklich dann Angebote, die musst du annehmen. Weil die halt auch nie mehr kommen. Ja. Genau, das ist nämlich das. Also es gibt nämlich auch viele Gegenbeispiele. Also es gibt viele Beispiele, die dann hätten irgendwie zu Bayern gehen können oder da oder dahin, haben es dann erstmal nicht gemacht und sind dann aber in der Versenkung verschwunden. Also ich glaube, wenn Real den 5-Jahres-Vertrag anbietet, dann macht das, glaube ich, jeder. Weil selbst wenn du es da nicht schaffst, bist du in dem Game drin und dann landest du definitiv wie bei Tottenham oder so ein Kram. Also genau. So ein riesiger Karriereabsturz, wenn Real dich mal gesigned hat, klar gibt's das mit Sicherheit, aber die wahrscheinlich. Das ist schon schwieriger dann eher, ja. Also bist auf jeden Fall auf der Karte. Das ist ja dasselbe, was Tuchel gemacht hat. Also der wurde ja auch irgendwie belächelt, warum er in die französische Liga geht. Der Typ ist jetzt halt in dem Trainerkarussell drin. Also der ist jetzt da bei den Topvereinen auf jeden Fall ein Name. Und das ist trotzdem was anderes, wie als wenn du Mainz und Dortmund trainierst. Also von daher gucken wir mal, ob Pepe da alles richtig gemacht hat. Ich hoffe, am Donnerstag macht er gar nichts richtig. So. Ich hatte erstmal eine lange Verletzung daher. Sehr gut. Ja. Weiß ich nicht. Also gucken wir mal. Auf jeden Fall, Marvin hat es doch gesagt, das sind Feiertage, Mann. Ich habe Bock. Ja, ja. Da passiert mir auch nichts. Das ist so geil. Das ist so ein Spiel, da kann mir nichts passieren. Ey, da gehe ich hin, hab Spaß, treffe Freunde, gute Zeit, und dann gehen wir wieder heim. Egal, wenn sie jetzt verloren haben, haben sie halt verloren. Ja, traurig, bin ich auch ein bisschen sauer. Aber da bin ich ja nicht am Boden frustriert, weil ich weiß, das ist halt so eine Zusatzzeit. Auf dem Boden frustriert, liegend, weinend, heulend bin ich, wenn wir gegen Augsburg verlieren. So. Das sind halt die Spiele, die mir tagelang auf den Sack gehen. So. Ja, wo ich echt nicht klarkomme. Und gerade diese Niederlagen passieren. Insofern, ey, da bin ich ganz boogie. Alles cool. Ich hätte an eurer Stelle nur Sorge, dass, wenn ihr gewinnt, das Hinti bis zum nächsten Spiel nicht wieder nüchtern ist. Was soll ich dazu sagen? Es war nichts. Darf ich aus rechtlichen Gründen da nicht dazu äußern? Nee, aber nein, ich denke, es ist ja ganz cool. Es ist ein guter Punkt, dass du das mal angesprochen hast, weil ich glaube, wir haben das hier noch gar nicht thematisiert. Ich will mal so sagen, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass er mittlerweile nicht schlecht daran täte, den Feiermodus gerade ein bisschen abzustellen. Ja, ich will aber auch nichts mehr hören. Der soll es machen, aber der soll halt aufpassen, dass nicht irgendwelche Autos den filmen. Genau, das ist das Problem. Wenn es halt rauskommt, ist scheiße. Und ich glaube zum Beispiel nicht, dass er unbedingt viel mehr trinkt als andere, aber irgendwann, ich weiß nicht genau, was er vorgekommen ist. Unter der Beobachtung habe ich so. Ja, aber ich verstehe es gar nicht, warum. Das hat irgendwann angefangen, als es hier dann, ja, Hinteregger, der Streikprofi, und dann wurden irgendwelche Stories konstruiert, die dann gar nicht gestimmt haben mit dem Rucksack, mit dem Mannschaftsbild. Und jetzt, ja, es auf Video geht rum und hier. Ich glaube gar nicht, dass der mehr macht als andere. Ich habe irgendwie das Gefühl, wer weiß, ob der sich, vielleicht hat er sich irgendwann mal mit Springer angelegt oder gesagt, er hat keinen Bock mit den Interviews. Ich weiß es nicht genau, was Hinteregger gemacht hat. Vielleicht ist es aber auch einfacher, und das ist jetzt halt wirklich blanke Theorie, einfacher, diese Storys zu konstruieren, weil du quasi ja schon bei vielen Leuten so diese Verknüpfung im Kopf gesetzt hast zwischen Hinteregger, da hat er gestreikt und da war er schon mal irgendwie, dass es da für die Presse auch einfacher ist, so eine Story zu konstruieren. Ja, aber nichtsdestotrotz könnte die Presse das auch bei anderen machen, macht es aber nicht. Ja, natürlich, ist ja jetzt, natürlich könnten sie das auch bei anderen jetzt halt machen. Trotzdem, aber sie wollen ja die soll er trotzdem, er soll, der wollen halt, der soll trotzdem sich jetzt erst ein bisschen beruhigen einfach, soll freuen, dass er das Publikumsliebling ist, soll es aber auch tatsächlich nicht übertreiben, weil, ganz ehrlich, der wird immer Fehler machen, wie jeder Spieler Fehler machen wird. Ich habe keinen Bock, dass ihm irgendwann unterstellt wird, dass das deswegen ist. So, ja, yeah. Weil wir kennen doch alle diesen merkwürdigen Reflex, den dann auch ganz viele, selbst Eintracht-Fans haben. Ja, ist ja klar, wenn er dann drauf geht, dass er dann sich nicht konzentrieren kann. Ja, ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Spieler bei uns schon angetrunken richtig gut gespielt haben. Also ich will einfach nur nicht, dass da irgendwie so eine völlig unnötige Diskussion aufgebauscht wird, die dann erst dadurch, dass sie aufgebauscht wird, wirklich zu einem Thema wird. Und das muss man irgendwie verhindern. Da muss ja dazu beitragen, dass das so ist. Ja. Ja, aber also Geburtstag ist doch nur einmal im Jahr, Leute. Also machen wir es. Ja, aber die Gefahr besteht, die der Basti gerade gesagt hat, gerade wenn ihr jetzt aus irgendeinem Grund gegen den Abstieg spielen solltet oder halt mal kurz in Schwierigkeiten kommt, dann wird das wieder aufgetischt. Und dann kann er halt auch im August einen Vollsuff gehabt haben. Das wird im Mai trotzdem nochmal thematisiert, ne? Das ja, haben wir das doch hier genau auch gehabt Punkt. Als die internationale Mannschaft. Als erinnert ihr euch, als es hieß, die Eintracht hat viel zu internationales Team. Als es die Ergebnisse nicht da waren, da plötzlich war das schlecht, als die Eintracht durch die Politik rasiert ist, war das geil. Das ist genau das, da muss man aufpassen. Das ganz, und wir haben ja auch bei der Bundesliga und bei Fußball 2000 drüber geredet. Die Eintracht zieht natürlich jetzt auch viele neutrale Beobachter an und Eventis, die halt auch teilweise andere Bewertungen haben. Und dann werden nämlich eben diese Sachen, die jetzt gefeiert werden, die dann vielleicht genau gleich sind, dann plötzlich irgendwie ins Negative verkehrt. Und da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen, darauf vorbereitet sein, dass das passiert und dann ist alles gut, weil man darf es auch nicht dramatisieren. Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde es aber wichtig und da muss die Eintracht auch ein Auge drauf haben, dass sie vielleicht auch ihn, naja, so ein bisschen, dass sie ihm so ein bisschen Hilfe gibt, um es mal so zu sagen. Genau. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dass du da schon ein Auge drauf hast, da sagst, hier, Bruder, pass mal auf, könnte ein bisschen gefährlich sein, da und da ist ein, wenn du feiern gehen willst, da und da, da kannst du hingehen, da wirst du nicht kontrolliert, da gibt's erstmal keine Paparazzo oder irgend sowas, keine Ahnung. Paparazzo ist ja so ein dummer Ausdruck, das gibt's ja heute natürlich auch noch, aber die meisten machen halt ein Instagram-Foto oder sonst irgendwas, ne? Ich meine, das ist halt ein ganz anderer Verbreitungsweg. Das muss er, glaube ich, auch erstmal checken, unser Mr. Offline, ja? Aber ich glaube, du kommst dann ein Stück weit dann rein und da muss die Eintracht ein bisschen mehr Informationsarbeit auch machen. Hm. Ach, Bobic würde ihm schon zeigen können, wo man saufen kann, ohne dass es einer merkt. Also seitdem wir mal über die Rotweinbande vor langer Zeit gesprochen haben, bin ich mittlerweile ein bisschen vorsichtig. Kam nicht so gut an überall. War tatsächlich aber richtig, muss man auch sagen. Ja, ist auch wieder richtig, ja. Liebe Grüße an Axel. Was wäre denn die präferierte Aufstellung, mit der wir am Donnerstag da ins Rennen gehen? Ich will den Dika sehen. Oh ja. Ist mir egal. Oh ja. Mhm. Für Abraham, ne? Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich befürchte, dass wir Chor brauchen werden. Ja, dann lassen Sie erstmal die Abwehr komplettieren. Ndika, Hinti und? Hasebe. Kostic. Und hoffentlich wieder mit Kostic. Ja, und eventuell Durm mal auf rechts statt der Costa. Das hat mir nicht gefallen. Kostic dann in der Mitte Chor und? Rode. Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja. Ich meine, das ist ja hier keine Entscheidung gegen irgendwelche Leute, ne? Also ich meine, So wird noch seine Einsatzzeiten bekommen, aber momentan finde ich so Chor Rode jetzt einfach gerade für den Gegner erstmal eine ganz stabile Sache. Ja, was hast du gesagt, rechts, Basti, anstatt da Costa? Ich würde Durm einfach mal spielen lassen. Er hat internationale Erfahrung auch, also why not? Aber ist jetzt auch keine Entscheidung. Wenn der Costa spielt, habe ich auch keine Bauchschmerzen, also von daher alles gut. Nur Chandler soll ich nicht spielen, sorry. Enzo wollte, glaube ich, noch was sagen. Ja, Rode ist auch so ein Spieler, der bei euch wieder den fünften Frühling erlebt oder so, ne? Ja, ist richtig. Also schon hilft sofort weiter halt der Mannschaft. Das ist der große, gute Punkt momentan. Ja. Ich glaube, das ist, also für mich ist das zumindest auch einfach, das zeigt, wie wichtig so ein funktionierendes Mannschaftsgefüge einfach auch ist. Also Fußball spielen und irgendwie Leistung bringen ist das eine, aber wenn halt das Drumherum nicht stimmt, kannst du dich da halt auch nicht damit alleine rausziehen. Ja. Aber es ist ein guter Punkt, ja. Also Rode ist halt echt, ich meine, auch gut, dass wir ihn jetzt fest verpflichtet haben, aber das ist auf jeden Fall jemand, den kannst du jetzt halt immer bringen, ne? Und ich glaube, der hat, wenn er mal Tiefs hat, dann hat er, ja, dann ist es so ein Mitteltief, aber dann ist es nicht nur ganz dramatisch, was du bei anderen Spielern so zum Teil hast. Aber ich glaube, jetzt auch gerade für Arsenal ist das schon eine super Sache. Aber gehen wir mal weiter nach vorne. Wir haben ja noch ein paar Positionen nicht thematisiert. Ja, ganz klar Team Kamada. Ja. Hm, sagt er. Ich, das ist nur ein Bauchgefühl. Ich würde einfach Gacinovic mal wieder stellen. Oh, okay. So ein bisschen. Why? Ja, dann kann Kamada gegen Dortmund wieder spielen. Ich, aber das ist wirklich, kann ich nicht. Aber Kamada hat eigentlich doch noch ganz ordentlich gespielt gegen. Ja, Hamburg. Ja. Das war jetzt, ist das wie gesagt, wir haben ja gesagt, keine Entscheidung gegen Spieler. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Bei Kamada bin ich mir nicht sicher. International ist auch nochmal wieder was anderes. Ob er da schon diese Frische im Kopf und diese Härte hat, weiß ich nicht. Klar wäre es auch ein guter Test, das mal zu sehen. Das ist mir eigentlich egal, Gacinovic oder Kamada, meine Güte. Was für mich viel interessanter ist, wer dann vorne spielt. Ich würde tatsächlich vorne, ich würde mit Kamada gehen und würde vorne tatsächlich Paciencia nicht stellen. Oder warte mal, würde ich den stellen? Doch, ich würde Paciencia stellen, aber mit Bastos zusammen. Also ich würde Silva erstmal rausnehmen. Ich will Paciencia und Silva und Bastos zusammen sehen. Das hat mir teilweise gegen Düsseldorf ganz gut gefallen und das will ich eigentlich nochmal haben. Ich brauche auch ein bisschen mehr Aggressivität gerade. Das ist mir alles zu wischiwaschi da vorne. Ja, und es gibt kein Argument gegen Paciencia aktuell. Er ist der Einzige, der trifft. Ja, ist richtig. Ich habe tatsächlich kein Argument. Ich trotzdem Silva, Dost und Silva sehen. Genau. Ja, aber ich finde schon, was Marvin sagt, ist richtig. Paciencia ist der, der gerade die Buden macht. Und wenn man sich mal die Statistiken der letzten Spiele anguckt und die Art und Weise, wir arbeiten halt gerade wieder sehr viel auch mit Flanken, da ist Paciencia jetzt auch nicht so verkehrt. Und da kann dir natürlich auch ein Dost nochmal helfen. Also es wäre in der Tat dann eher auch aus meiner Sicht der Take für die beiden. Ja, es gibt, glaube ich, für jeden gute Pro- und Kontra-Argumente. Man muss schon sagen, Paciencia ist momentan derjenige, der am meisten on fire ist. Und wenn, gerade was Marvin gesagt hat, Dost und Paciencia, hast du natürlich auch ziemlich viel Größe im Strafraum, ja. Die dir dann vielleicht gegen einen, ja, so einen abgewichsten Gegner trotzdem die Möglichkeit gibt, einfach, wenn dir nichts einfällt, dann klatschst du einfach Bälle aus dem Halbfeld vorne rein und hoffst, dass einer von den beiden da irgendwie drankommt. Ja. Also, kann auch ein Mittel sein. Keine Ahnung. Das ist aber eigentlich für mich eher das Mittel, wenn es vorne erstmal nicht funktioniert hat. Deshalb, ich hätte tatsächlich lieber Paciencia und Silva gesehen, um eventuell auch gerade Sokratis ein bisschen unter Druck zu setzen, spielerisch untenrum. Das ist das ist auch ein guter Punkt. Das ist eine Steinfrage, ich weiß. Ja. Ich schreibe das mal auf. nein, aber normalerweise dieses Mittel Paciencia und Dost ist für mich ein typisches, mit normalen Mitteln kommen wir nicht weiter. Wir bedienen jetzt mit langen Flanken. Ja, keine Ahnung. Aber ich gehe auch völlig mit Paciencia und Dost. Und ich muss wirklich sagen, Paciencia ist tatsächlich auch in meiner Ausstellung gesetzt, weil er einfach abliefert momentan. Der verbraucht auch zu viele Chancen. Darüber, also das muss man auch sagen. Ja, er trifft und auch er ist nicht frei von allem. Also der müsste auch nur, der braucht nur mehr Biss, aber er ist halt derjenige, der wenigstens irgendwie einigermaßen trifft. Und bei Silva habe ich auch einfach das Gefühl, er ist noch nicht ganz bei der Prozentzahl, die wir brauchen, aber den kannst du halt dann trotzdem mal einwechseln. Vielleicht wuselt er sich so ein bisschen durch. I don't know, brauchst du natürlich nicht, wenn du 3-0 führst. Sehr gut, ja. Ja, ansonsten? Wenn Marvin jetzt schon hier anfängt, Ergebnisse zu droppen, dann können wir auch direkt mal zum Tipp übergehen. Und David darf anfangen. Was ist denn dein Ergebnistipp für den Donnerstag? Mm. 1-1. Mhm. Signore Enzo. Ich glaube, es geht 0-1 aus. Habt ihr mich gehört? Es geht 0-1. Ja. Davon war gerade weg. Ja, ja. Alles gut. Ich sag 2-2. Das nehme ich auch. Marvin? Ich nehme 1-1. Dann bleibt noch ich, ja, mit einem 3-2 für uns. Gut. Bis auf den Tipp vom Enzo würde ich alle nehmen. Ja, ja, geil. Aber wird auf jeden Fall ein mega geiler Fußballabend. Das steht schon mal fest. Da führt kein Weg dran vorbei. So ist es. Ja. Geil. So ist es. Ist Touré eigentlich mal für euch aufgelaufen? Ja, ja. Tatsächlich schon. Ja. Er jetzt, ja. Ja. Und der ist jetzt, der nimmt zum Wandel vor. dass er eigentlich war, als er so als der Costa-Ersatz auf Außen. Genau. Ist jetzt aber wahrscheinlich eher einer der, der rechte Innenverteidiger. Genau. Dann eher so die Abraham-Position. Ne? Okay. Genau. Also wir haben Hinteregger und Indica mit Linksfuß und Abraham und Touré mit Rechtsfuß in der Innenverteidigung. Das ist, glaube ich, so die Rolle, die er spielen kann. Und er könnte tatsächlich auch eine Überraschung in der Startelf sein, wenn Hütter das mit Abraham ähnlich sieht wie wir und trotzdem Links- und Rechtsfuß auf dem Platz für die Spieleröffnung haben will. Am Ende steht er in der Startelf gegen. Okay, ja, oder? Er macht sich langsam. Also ich habe, ist immer noch ein bisschen wechselhaft, aber zuletzt, da passiert schon ein bisschen mehr. Also ich meine, natürlich, jetzt war er in der Europa League, war er jetzt hauptsächlich, gut, er hat ja 90 Minuten, aber auch im Rückspiel gegen Straßburg gespielt und da gab es keine Bahnstellung. Ja, das passt schon. Solide, ja. Ja. Weil das ist halt auch so ein Spieler, ich erinnere mich noch, Saison 17-18 hat er mir ziemlich gut gefallen bei Monaco. Das letzte Jahr, aber da hat Monaco auch noch gut gespielt, 17-18. Und danach ist er wie die gesamte Mannschaft halt herumgetrudelt oder war verletzt oder kam gar nicht zum Zug. Und ist ja eigentlich auch noch ziemlich jung. Mhm. Ja, ist denn der? Ja, 23. Der ja. 23. Mhm. Eigentlich lustig dann, dass die Eintracht potenziell, je nachdem, wenn sie aufstellt, zwei ehemalige oder ja, französische U21-Nationalspieler dann in ihren Reihen hat mit Indica und Touré, ja, kann man auch da eine französische Achse bilden. Was ja so ein bisschen das Konzept der Frankfurter Eintracht momentan zu sein scheint, also gerade auch auf Sprachen zu setzen, also Sprachpaare, ja, muss nicht schlecht sein. Wobei ja gerade enorm viele junge Franzosen in der Bundesliga spielen. Hat die Bundesliga richtig krass, gebildet, oder? In den letzten Jahren noch, also. Es fällt mir auch immer wieder auf, muss ich auch echt sagen. Ich glaube, ja, spielt ja auch bei Leipzig spielt ja auch, genau, auch ein Upamecano. Ja, genau, U21 Nationalspieler dann dort, das ist eine richtig geile Nummer. Also, naja, Frankreich wird es, glaube ich, nicht schwer haben, die nächsten Jahre auch relativ dominanten A-Nationalmannschaften zu sein. Ja, oder Kunku ist ja auch zu Leipzig gewechselt. Ja, den meinte ich. Ah, nicht. Genau. Okay, ja, den hatte ich jetzt noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ne? Ja, Touré ist trotzdem für mich, ich kann das auch gar nicht begründen, heute ist Tag ohne Argumente heute. Das ist, ist halt der so 93 Einfluss. Genau. Der 93 Einfluss heute, ich habe irgendwie das Gefühl, dass unsere Innenverteidigung in der Zukunft Indica, Touré und Hinteregger sein wird. Dass Hinteregger den Hasebe-Part übernehmen wird als Organisator und du mit Indica und Touré neben ihm zwei echt spielstarke Innenverteidiger hast und er so ein bisschen diesen Mittelpart übernimmt. Wie gesagt, 93-mäßig, halbe Quellenprinzip kann ich nicht begründen. Hot Take, aber geil, warum nicht? Leute, aber eine Frage, wenn wir tatsächlich spielerisch, werden wir ja ganz anders auftreten, hoffen wir mal sowieso, als gegen Augsburg, aber natürlich auch in der Aufstellung generell vom Spielprinzip her werden wir ja definitiv nicht so hoch stehen. Ist es dann tatsächlich notwendig oder wäre es dann vielleicht doch wichtig, einen Abraham hinten als Stütze noch zu haben, weil ich hatte da das Gefühl, Hasebe und Abraham kamen in dem Spiel insbesondere nicht damit zurecht, dass wir sehr hoch standen, sie dann die Tempodefizite eben extrem hatten und da eben sehr viel Raum zum Kontern natürlich für Augsburg geblieben ist. Vielleicht ist das auch was, dass wir die gerade die Stärken, die ein Abraham hat, wenn wir eben sehr viel tiefer stehen, dann wäre natürlich auch die Möglichkeit, statt einem Chor einen Fernandes zu stellen, um eben einfach das Spiel ein bisschen ja eher kaputt zu machen. Ne? Weil ihr habt ja vorhin schon gesagt, spielerisch mitzuhalten wird ja nahezu unmöglich sein. Es wird schon schwierig werden. Vielleicht ist das noch ein Mittel, dass wir da Spieler auch sehen, die einfach viel besser spielen als gegen Augsburg, weil sie eben ihre gewohnten Positionen einnehmen und auch ein gewohntes Spielsystem. Ich fand nämlich gerade, das hat der Abwehr unglaublich schlecht getan, dieses hohe Stehen. Tja. Oder wie seht ihr das? Das ist ein guter Punkt tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob es der Abwehr einfach jetzt erstmal per se schlecht getan hat oder ob es einfach generell so war, weil alle da hinten nicht wirklich gut funktioniert haben. Also ich meine, wie gesagt, So und Rode haben auch, also Rode ging noch, fand ich, aber So hat auch einen rabenschwarzen Tag gehabt, der hat auch keinen in der Defensive so mitgeholfen. Und ich weiß nicht, wenn das Gesamtkonstrukt so desaströs ist, dann sieht es halt insgesamt einfach auch schlechter aus, oder? Also ich würde da gar keinen richtig wegnehmen. Ja, ich würde auch denken, dass man da, wie wir schon gesagt haben, nicht zu viel reininterpretieren sollte. Also Abraham hat auch immer wieder so Phasen gehabt, der hat dann aber auch wieder plötzlich war der wichtigste Innenverteidiger. Also darf man alles nicht vergessen, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ich aber glaube tatsächlich. Ihr sagt auch eher defensiver stellen und eben von hinten sicher rausspielen etc. Weil das, was wir gegen Augsburg ja gespielt haben, wir waren ja, als wären wir hier die Top-Übermannschaft und werden jeden Belang überlegen und dann wurden wir zwei, drei, viermal ausgekontert, so ungefähr, ja, weil wir einfach ein System haben, was wir gar nicht drauf hatten. Ich glaube tatsächlich, dass das dieser Schritt ist, den Hütter gehen will, und der ist auch wichtig. Und wenn du dann halt solche Niederlagen einstecken musst, dann ist es so, weil du musst ja die Situation dann auch lernen, dass die Eintracht dominanter auftreten will. Ich glaube, das war Hütters Plan von Anfang an. Er hat den immer so ein bisschen variiert, hat sich der Situation angepasst, was ja auch wichtig ist. Liebe Grüße an Peter Bosch, dass du dann da auf Situationen reagierst. Ich glaube aber trotzdem, dass der sich von seinem Plan langfristig nicht abbringen lässt und das dann macht. Der sagt, und das ist ja auch gut. Ganz ehrlich, das ist eine Weiterentwicklung von Eintracht, dass sie nach Augsburg fährt und nicht sagt, oh, wir spielen auswärts, Augsburg ist ein harter Gegner. Nein, die Eintracht ist da wirklich, wie Dennis gesagt hat, hingefahren und hat gesagt, ey, wir pressen euch jetzt in eure eigene, wir sind klar besser als hier, was wollt ihr von uns? Hat jetzt noch nicht funktioniert. Wenn das aber irgendwann vielleicht auch durch wirklich Erfahrungen sammeln und mehr Einspielerei und die Integration der Neuen funktioniert, dann ist das für mich ein geiler Ansatz zu sagen, ey, die Eintracht ist jetzt mittlerweile ein Verein, der fährt nach Augsburg und will ganz klar da gewinnen und das auch auf dem Platz guter zeigen. Punkt, ja. Kann natürlich auch ein bisschen dauern und glaube aber, dass gegen Arsenal werden wir Rückschlüsse auf eine Entwicklung gar nicht ziehen können, weil das ist auch wieder so ein Sonderspiel. Das haben wir jetzt gesagt, das ist ein Feiertag, da werden Spieler über sich hinauswachsen, vielleicht auch im negativen Sinne unter sich hinauswachsen, weil die nervös sind, weil der Gegner übermächtig ist. Aber das sind für mich keine Spiele, die man in die Entwicklung einrechnen kann. Da bin ich eher aufs Dortmund-Spiel gespannt, wo Union ja gezeigt hat, wie man die ärgern kann, die aber auch gezeigt haben, dass die auch Leverkusen 4-0 wegschroten können. Das ist, glaube ich, dann das, was für die Bundesliga und für die Langfristigkeit mehr Rückschlüsse ziehen lässt als ein Spiel gegen Arsenal, wo auch einfach so eine besondere Nacht wieder entstehen kann. Darauf hoffe und spekuliere ich auch, zu sagen, dass das eine Eigendynamik annimmt, erinnert euch an die Spiele gegen Lissabon und alles Mögliche. Also, das ist meine Hoffnung. Und den Rest werden wir vielleicht erstmal seriös im Winter auch erst beurteilen können, zu sagen, ja, das und das war so und so. Who knows? So, genug Seriosität heute, Alter. Sollen wir noch kurz über das Dortmund-Spiel sprechen, was da ja am Sonntag ansteht, auch wenn es noch weit in der Ferne ist, können wir zumindest mal so ein bisschen den Blick da noch dahin lenken. Dortmund hat ja am vergangenen Wochenende gegen die Mannschaft von Peter Bosch, was Basti gerade eben schon angesprochen hat, ja auch gespielt mit einem, ich würde es mal nennen, soliden 4-0. Relativ solide. Ja. Wir spielen dann am Sonntag 18 Uhr gegen Dortmund. Ich tippe mal drauf, dass David drauf hofft, dass wir ihn Punkte wegnehmen, damit Freiburg an ihn vorbeiziehen kann, richtig? Ja. Ja, bitte. Bitte, gut. Ja, ihr habt aber mit Augsburg auch dann einen schweren Gegner, genau. Ja, ich glaube, Dortmund ist jetzt schon auch in ganz ordentlicher Form. Also wenn wir jetzt auch, kommen jetzt so die Hot Wochen Take der Wahrheit. Ja, ich weiß, das war jetzt Captain Obvious in der Haus. Ich weiß nicht, ich finde, man kann das Dortmund-Spiel noch nicht seriös bewerten. Die spielen gerade selber noch, die Eintracht spielt auch noch. Also ja. Das wird was ganz anderes werden. Ja, Dortmund jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme noch mit einem torlosen Spiel gegen Barca in der Champions League unterwegs. Da werden die auch die ein oder andere Aktion jetzt sicherlich noch haben. Hat einer von euch die Doku gesehen, diese paar Folgen auf Amazon schon? Noch nicht, ist noch in meiner Watchlist. Finde ich eigentlich, ja, ist jetzt kein absoluter Kracher, aber es ist schon ganz interessant. Ist das ähnlich wie die Man City-Geschichte, die es da gab? Genau, sowas ist das. Und das ist trotzdem, ja, natürlich ist es fast eher ein Werbefilm für Dortmund, aber du kriegst schon so ein bisschen was mit, was mich jetzt, ich schalte jetzt auch so langsam in den 93-Modus. Was ich auf jeden Fall da rausgenommen habe, das Problem in Dortmund für mich mit meinem Halbwissen ist tatsächlich, dass die Wortführer in der Mannschaft teilweise die falschen sind. Also Roman Bürki spielt da eine sehr, sehr, sehr dominante Rolle, was irgendwie ja, interne Abläufe betrifft und okay. Konnte das ja aber auch in der Vergangenheit nicht immer mit Leistungen irgendwie untermauern. Da habe ich mir gedacht, das könnte einer der Probleme sein, die Dortmund hat, die man nicht nach außen sieht, dass tatsächlich, wenn weiß ich nicht, wenn du halt ein Führungsspieler bist, musst du tatsächlich auch Leistung zeigen. Und wenn du jetzt irgendwelche Leute anschreist, dass sie 2 Minuten zu spät zum Essen kommen und die sollen das machen und sollen das machen und sollen sich gegen Union Berlin konzentrieren und dann, weiß ich nicht, lässt er da die Bälle fallen selber. Das kann natürlich auch dazu führen, dass du so ein bisschen, weiß ich nicht, so eine Hierarchie in der Mannschaft ein bisschen unnatürlich wird. Das aber nur aus meiner entfernten Perspektive, weil ich 3 Folgen Amazon-Doku gesehen habe. Ja. Jahrelang im Winter. Alle Probleme gelöst, dank Basti. So. Wobei, ich weiß gar nicht, muss jemand, der Führungsspieler ist, selbst der absolute Topspieler sein? Ja, er sollte zumindest ein cooler Typ sein. Also er sollte nicht so ein Lauch wie Bürki sein. Also der ist so. Das ist ja wieder was anderes. Ja, also ich meine, das ist ja ein guter Punkt tatsächlich. Ich meine, bei uns ist ja jetzt bei der Eintracht ist ja auch so, dass Fernandes einer würde ich schon sagen, Führungsspieler ist, aber der ist halt extrem kommunikativ. Der wird wahrscheinlich auch jede Oma irgendwie zum Kaffee und Kuchen einladen, die er sieht oder so. Also der ist ja schon echt ein netter sozialer Typ. Ich weiß halt nicht, ich habe die Doku nicht gesehen, aber wenn du so wie Basti mir das gerade beschreibt, scheint das ja jetzt nicht der sozialste auf. Solche Typen hast du ja eigentlich in jeder Mannschaft, also auch in der Kreisliga oder sonst irgendwie. Und wenn du natürlich irgendeinen hast, der hier Meinung ist, über die Regeln machen zu müssen und alle anzuschnauzen, die sich nur ansatzweise dran halten, da werden natürlich Fehler auch krass anders betrachtet und gewichtet. Und wenn es dann halt eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, was du von anderen forderst und das, was du leistest, dann kippt die Stimmung. Das ist einfach in jeder Mannschaft so. Wollte ich gerade sagen, also als Führungsspieler sicherlich nicht, aber wenn du anfängst, Leistungen anderer zu kritisieren, aber selbst die Leistung nicht bringst, dann wird es natürlich mit der Glaubwürdigkeit schnell schwierig. Wie geil sich das schnell verselbstständigt hat, weil ich hier einfach so ein bisschen was in den Raum geworfen habe. Ja, du hast gesagt 93-Modus, also können wir auch. Bürki. Also, wir zählen den jetzt offiziell an, muss man sagen. Ja. Wenn Dortmund nicht Meister wirkt, dann liegt das an Roman Bürki. Genau. Oh, jetzt habt ihr es hier gehört. Herr Bürki, der Führungs-, hier der Chef-Podcast hat sie hiermit offiziell angezählt. Ja. So, tun Sie was. Auf don'thire.com schon drauf gelistet, ne? Sofort, Alter. Ja, gleich Platz 5. Also wie gesagt, Dortmund finde ich auch extrem schwierig, irgendwie so einzukategorisieren. Ich meine, es ist natürlich furios, dass Leverkusen jetzt irgendwie 4 Dinge eingeschenkt bekommen hat. So auch typischer Bosch-Effekt, als auch die andere Richtung. Und die hätten ja sogar noch mehr Tore schießen können, aber es ist schwierig. Andererseits, die Dortmund-Spiele zu Hause gegen die Eintracht sind sowieso echt selten rational zu bewerten. Da war immer so ein bisschen Magie dabei in den letzten Jahren. Und das ist auch so ein bisschen wie so ein Feiertagsspiel. Also das, was früher mal so die Bayern war oder jetzt könnte es bald wieder so werden, ist halt bei mich das Spiel gegen Dortmund lernen. Ey, ist super. Ey. Es geht gute Stimmung, gute Leute. Ein bisschen. Dings. War geil. Nur 103 Punkte läuft. Ja, also bin ich optimistisch und hab da Bock drauf. Ich auch. Das sind 2 geile Spiele jetzt. Ja. Gut. Pamela. Pam. Dann sagen wir da jetzt erstmal nicht weiter viel zu dem Spiel. Wir werden Ende der Woche wieder bei den Kollegen von Spiegel unsere Spieltagsvorschau veröffentlichen und dann kriegt ihr da nochmal eine Einschätzung. Und dann würde ich sagen, Marvin und ich betrunken nach dem Arsenal-Spiel auch noch was dazu. Ich glaube, das ist die realistischste Einschätzung, die man geben kann, ja? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, aber könnt ihr euch schon mal freuen, passiert. Also, wenn das technisch alles klappt, haben wir dann eine kleine Videoanalyse. Dann schickt mir aber vorher eure Textpunkte für das Spiegelding, weil ich glaube, danach wird es ansonsten nicht mehr möglich sein, da irgendwas zusammenzubekommen. Ein ganz schön enger Zeitplan. Kleine Kritik hier an Spiegel. Wie ist das hier eigentlich immer möglich? Ja, ich meine, wenn wir abends im Stadion sind, dass wir da um 23.55 Uhr dann irgendwie noch Texte schreiben. Ja, müsst ihr auch euch mal digital anpassen. Ja, die seriös lesbar sind für die große Masse allerdings. Das ist ja der große, Marvin, die große einfach, Aufgabe. Ihr müsst einfach was erfinden. Das passt doch auch. Ja, wieder neue Dinge erfinden. Ja. Oder so vage wie möglich das einfach vorschreiben. Das Arsenal-Spiel bot interessante Eindrücke. Ja. Die Spieler tuten Dinge, die ja. Ja. Andere Dinge anbleiben. Tuten vor allen Dingen. Tuten. Ja. Tuten. Tuten. Tuten. Unwillkürlich viel geschah was. Können wir das am Freitag bitte mal versuchen, dass wir mindestens 3-mal unwillkürlich in dem Text unterbringen können? Das schaffen wir. Challenge für uns selbst? Ich finde, so, wir sollten auch irgendwas mit Tuten einbringen. Vielleicht gibt es genau. ja den einen oder anderen, der ganz gut tutet oder tuten kann. Ja. Tuten und Blasen. Butter. Nur gut, wir werden unseriös. Das wird später. Das wird genau, herzlich unik. Willkommen bei 93. Ab jetzt, unseriös. Wollen wir das Intro einspielen? Sie hören 93. Was vielleicht ich vielleicht kann so Enzo es live einsingen. Das wird doch gar nicht gesungen beim Intro. Was ist denn das, Alter? Achso, das war die Folge ohne Intro. Das war die Intro. Auch schön. Sie hören 93. Was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wollten. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute leider kein Gedicht für euch. Die Arbeit hat mich fest im Griff. Der Uso hat ihn fest im Griff. Musste wandern gehen. Aber ihr hört schon. Hallo David. Es schwingt der Stock wohl hin und her. In Köln, da tut man sich recht schwer. Mit Uso geht's dann doch viel besser. Auf Gladbach geht Gewässer. Mit einem Messer. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Fun Friends zu 93. Hallo Marvin. Hallo, ihr Schlawiner, alles gut bei euch? Hallo Dennis. Ja, servus, hallo. Und hallo Enzo. Freiburg vor, immer wieder vor. Und hallo René. Hallo. Gute und Grüße, wie der Portugiese sagt. So, jetzt sind wir Enzo da. Kennt sich aus mit Portugiesen. Ja. Ups. Ja, das kommt schon mal vor. Gold, Gold, Gold, Gold, Gold. Übrigens ist der Teil der Sendung hinter der Paywall versteckt. Zur Info. Ja. Ja. Friends, Axels Friends. Urlaub zu finanzieren. Ja, irgendwas. Irgendjemand muss das ja bezahlen, liebe Freunde. Werdet Fun Friends, unterstützt den Eintracht Podcast, gebt uns all euer Geld. Verschuldet alles. Euch. Alles. Wir machen auch gute Dinge damit. Ja. Ja. Wir wissen zwar noch nicht welche, aber wir lassen uns welche einfallen. Touren machen wir damit. Wir tun, wir brauchen Geld, um Dinge zu tun. Ja. Interessante Dinge. Tuten. Dinge zu tun. Spannende Dinge auf jeden Fall. Spannend ist mein Lieblingswort. Das sollte man viel öfter sagen. Spannend und interessant. Das erinnert mich an unser Erlebnis im Stadion, als Marvin zum Fanshop ging, musste, um was zu kaufen und mir partout nicht sagen wollte, was. Als er sagt, ja, wir müssen jetzt hier vorne mal da kurz hingehen, ich muss was erwerben. Aber was denn? Ein Produkt. Ich muss es käuflich erwerben. Ja. Genau, ich muss hier was käuflich erwerben. Hast du es erfolgreich erworben, Marvin? Marvin hat es erfolgreich erworben. Habe den Kaufvertrag erfolgreich abgeschlossen. Heftiger Cliffhanger. Wird es noch aufgelöst, Marvin, was du gekauft hast? Ja? Die kann ich dir jederzeit sagen in einem separaten. Nein, Spaß. Es war einfach, es war total unspektakulär. Ich musste mich zu der Zeit nur unnötig schwierig ausdrücken, denn tatsächlich habe ich einfach einen Babystrampler für einen Manu gekauft, glaube ich. Ah, und sowas war das. Ah, also, Manu. Also für Manu das Kind und nicht für Manu. Ja, doch, für Manu. Das ist nämlich der perverse Part. Das war der Fetisch, ja, okay. Deswegen hat Marvin sich auch so im Unklaren geladen. Oh ja, genau. Das macht auf einmal alles einiges. Wieder Sinn. Ja. Oh, nee, hi, ich hätte gerne einen Strampler in XXL. Vielleicht kommen wir nachher, haben wir nachher noch die eine oder andere merkwürdige Situation. Vielleicht kommen wir dann wieder zurück zu Fetisch. Apropos merkwürdig, Dennis Oleinik hat wieder ein Tor geschossen. Also, ja, ein wichtiges. In der 88. Minute beim 1:1 gegen, oh Gott, was war es? VPS, glaube ich. VPS hört sich auch echt. Also. Weil Sainer Joki ist ja mittlerweile jetzt in der Relegationsrunde. Die scheinen so ein ähnliches System zu haben wie in Schottland, dass wir dann oder kurz vor Ende der Saison dann die Liga teilen in die Meisterrunde und die Relegationsrunde. Die sind in der nicht, dass ich mich ansonsten vorher mit der finnischen Liga auseinandergesetzt hätte. Insofern halbe Quellenprinzip. Musst du doch gar nicht so weit gehen. In Österreich ist es doch jetzt auch so, oder? Ah ja. Benedikt G5 bestellt sich eine neue Korkwand. Aber sind die in der Meisterrunde oder in der Absteigerrunde? Nee, die sind in der Absteigerrunde. Oh. Toll. Dennis, aber Dennis, du musst aber da das weg. Tor, genau, das hat uns jemand, auf Twitter hat uns jemand den Torschnipsel zukommen lassen. Der war sensationell. Der hat den mit der Hacke an allen Verteidigern und dem Torwart vorbei ins Tor buxiert. Der 93-Effekt. Ja, großartig. Liebe Grüße. Grüße. Ja. Ich glaube, der kommt nochmal. Das ist nur eine Zwischenstation. Kleine Delle in seiner Karriere. Aber wenn wir schon bei absurden Fußballern sind. Ich habe, wir haben ja öfter mal hier die Kategorie, wo wir uns um Fußballer kümmern, die mal bei der Eintracht gespielt haben. Und ich habe jetzt ganz neu, ich verfolge so ein bisschen als einer der wenigen Spieler, die mir irgendwie wirklich am Herzen liegen, verfolge ich ja unseren Zumo, der früher mal das Tor geschossen hat, das Wichtige gegen die Bayern, unter anderem 2-1-Sieg. Ja. Und der ist jetzt gewechselt tatsächlich, erneut. Das, was er am häufigsten seiner Karriere macht, ist wechseln bei circa 20 Vereinen, die er mittlerweile hatte. Und er ist vom FC Hermannstadt gewechselt zu einem Verein, den wir jetzt auch alle kennen, Steaua Bukarest. Also ein Schritt in die noch größere Richtung, er war der letzte Transfer. Und hat auch gleich getroffen. Beim letzten Spiel hat er, glaube ich, gleich zum 1-1, glaube ich, getroffen. Ich habe das nur in seiner Insta-Story gelesen. Aber Chapeau, auch er kommt Richtung Karriere-Höhepunkt, würde ich das meinen. Wie ein junger Marco Marin. Ich lasse das Thema das mir nicht los. Ja, da schließt sich der Kreis wieder. Ja. Das ist schon. Naja, was ging sonst eigentlich noch so ab außerhalb von Eintracht? War ja ein 1-1 gespielt. Ja. Ey, das musst du schon sagen. Ich weiß nicht, jetzt mal ganz ehrlich, Handy in die Höhe. Alle mal die Hände. Zum Himmel. So, sehr gut. Wie sieht's aus? Wem habt ihr die Daumen gedrückt bei dem Spiel? Gar keinem Red Bull, kann ich mir nicht vorstellen. Oder wirklich Bayern. Tatsächlich in Bayern? Nicht Bayern. Ich habe versucht, also nicht so Daumen gedrückt, wäre zu viel gesagt, aber ja, ich, wie gesagt, mir ist es immer noch lieber, wenn Bayern Meister wird, als wenn Leipzig Meister wird. Das Komische war, dass ich zeitweise, also ich muss allerdings sagen, ich habe mal kurz reingeseppt oder so und ich habe mich, es gibt so uralte Reflexe und die lauten, wenn jemand aufs Bayern-Tor zurennt, dann feuere ich den an. So, bis mir dann wieder bewusst wurde, dass es Leipzig war und sich sehr gar nicht eigentlich anfeuern will. Aber also irgendwie. Da war aber doch mit 1-1 das beste Ergebnis, was bei rumkommen kann, oder? Dass sie sich die Vereine noch die Punkte sowieso, gegenseitig abnehmen. Ja. Perfekt, genau. Elfmeter für Dortmund. Ja. Elfmeter für Dortmund, jetzt gerade. Aber viel geiler ist, dass Hertha exakt einen Punkt geholt hat in Nacht. 93 Lieblingsverein. Ja, und das Geld ist auch schon weg. Habt ihr das Bild von Hertinho gesehen, wie er diese Weste anhatte und da die Straße kehrt? Der ist vor dem Stadion am Kern ist. Ja. Ja, natürlich habe ich das gesehen. Also, Michael Preetz hat das ganze Geld schon ausgegeben. Er bleibt nichts übrig für mich. Das ist echt schon krass, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob vielleicht, die haben mal ein Stück weit auch ein bisschen Pech und so, aber jetzt hat Grulich mal wieder getroffen und trotzdem reißen sie nix. Und jetzt halt auch gegen Mainz darfst du nicht verlieren. Macht die ganze Sache halt auch nicht besser, ne? Ja, aber was ich ja sagen wollte, ist, die haben den einen Punkt ja nur gegen Bayern geholt, ne? Das ist, um einfach die Qualität der Bayern auch mal ein bisschen Wahnsinn, ja. Ja, das stimmt, ja, du hast vollkommen recht. Gerade gegen die dann noch was geholt, aber danach, ey, das sieht richtig bitter aus. Und ich glaube, für Ante Čović ist es halt auch schon mal eine schwierige Kiste jetzt, ne? Das ist jetzt die erste, hat ja noch keinen Höhepunkt erlebt bei der Hertha, ist gekommen und alles, was da gerade läuft, läuft nicht in sehr wirklich seine Richtung. Krass. Ja, und jetzt also in Mainz dann auch noch zu verlieren, ist wirklich dann der Down. Bisschen peinlich auch, ja. Bisschen peinlich. So komplett. Aber wie Christian Gentner sagen würde, in Mainz Auswärts muss man nicht gewinnen. Ach, schon hat er auch mal gesagt, ja. Mainz. Gut, da, als Eintracht-Fan sollte man da, wenn man auswärts in Mainz spielt, die Fresse auch nicht so aufreißen. Das ist durchaus richtig. Es sind schon viele nicht gute Dinge gelaufen. Ansonsten Gladbach läuft gut. Ansonsten muss ich sagen, habe ich von der Bundesliga nicht so viel mitgekriegt. Es war ungewohnt, mal wieder um 15:30 zu spielen. Da kriegst du den anderen Kram gar nicht so gut mit. Stimmt. Ja, also wie gesagt, also was ich mir wirklich komplett nur angeguckt habe, war halt Leipzig gegen die Bayern tatsächlich. Und das war auch so ein Spiel, wo ich also wirklich ein bisschen mehr pro Bayern war. Fällt einem immer noch nicht leicht, aber bei Leipzig, ey, diese Truppe, das nervt. Habt ihr das mit Nagelsmann gehört? Ja, David? Nee, ja, ich wollte nur sagen, ich finde jedes Mal dieses Stadion so unglaublich hässlich. Ja. Jedes Mal diese riesen hohen Wände. Ja. Ich schaue wirklich nicht oft Leipzig-Spiele und erst recht nicht, wenn sie bei sich stattfinden. Aber jedes Mal, wenn die Kamera sich auf Spielerhöhe begibt, siehst du keine Zuschauer mehr. Du siehst nur noch diese hässlichen Bullen im Hintergrund. Und das ist, also ich hoffe wirklich nicht, dass die Zukunft des Fußballs so aussieht, das weiß ich nicht. Ich habe ja mal so ein Science-Fiction-Krimi geschrieben im Fußball der Zukunft, wo ich dann erfunden habe, dass sich der Stadionrasen kurzfristig in eine riesige Werbetafel verwandelt. So, und ich fürchte echt, genau sowas kann auf uns zukommen. Das ist, Also technisch wäre das kein Problem, ne? Mit einem großen Laser da Werbung drauf zu projizieren. Ne, klar, ja, geht ja. Ich möchte schon will jetzt keine falsche Idee bringen, aber das ist tatsächlich. Ich glaube, die Idee hatten schon ganz viele vor der Intro. Der Rasen ist ja auch grün, also das passt doch, oder? Ja, ja. Der Greenscreen liegt schon da quasi. Quasi ja. Nee, aber Nagelsmann hat sich auch wieder toll hervorgetan. Der ist ja so ein ganz lustiger Typ. Also Nagelsmann ist ja Thomas Müller vom Humor unter den Trainern. Als sie ihn gefragt haben, was er anziehen will, was hat er gesagt? Irgendwie Anzughemd und ein Anzug im englischen Jagdstil. Also mal ganz ehrlich, der Typ sieht doch jetzt mal ganz ohne Spaß, der Typ sieht aus, dieses Hemd, was er da anhält, sieht aus wie irgendein Jody im Oberbayern. Also genau so sieht er doch aus. Also wenn ich jetzt am Dienstagabend um 22.20 Uhr jetzt irgendwie sage, ich bin total wild und jetzt muss ich nochmal einen trinken, dann gehe ich ins Oberbayern, weil ich nie im nüchternen Zustand machen würde. Und dann siehst du genau solche Anzugshemden, Johnny, so, ja. Und die dann so alle so keck gucken, sich wahrscheinlich die Haare schon ganz frech rumfrisiert haben, vielleicht noch so der ein oder andere Wimpe rausgemacht haben und so weiter und so fort. Genau so sieht er doch aus. Also, weiß ich nicht. Meine Güte, ey. Der ist auf jeden Fall hier gerade auf dem Frankfurt Oktoberfest auch unterwegs, so der Typ Nagelsmann. Das findet er da ganz toll und dann hottet er mit der Astrid von der Buchhaltung, hotten die da auf der Bank ab und findet es alle ganz toll, was für lustige Typen sie sind und so ein Kram. Der Typ, ganz ehrlich, der ist ja ein guter Trainer und ich habe ja auch meine Befürchtung hier geäußert, dass das sehr, sehr gut passen kann, Leipzig und Nagelsmann, weil der wirklich auch akribisch arbeitet und, glaube ich, auch so ein Getriebener ist, der wirklich wissbegierig ist und bla. Reicht ihm das nicht, muss der denken, dass der lustig ist. Der denkt, da würde ich ihm am liebsten in die Schnauze hauen. Wenn der da immer diese, was haben die denn da auf ihren Zettel? Dann redet der in der PK von irgendwelchen Einkaufszetteln. Der Kram. Meine Güte, also der kann sich doch auf seine Stärken besinnen und muss nicht denken, dass er irgendwie gut gekleidet und lustig ist, weil beides ist das Gegenteil der Fall bei beiden Kategorien. Ich hasse den auf jeden Fall. Liebe Grüße. Merkt man gar nicht. Haben wir gleich wieder Grundlagenarbeit heute geliefert. Nee, aber ansonsten, gut. Ansonsten Bundesliga, whatever. Das Einzige, was ich sagen muss, und wir haben vorhin über den Dummschwätzer der Woche jetzt gesprochen, beziehungsweise haben ihn gar nicht nominiert. Was mir eigentlich mehr aufgefallen ist bei dem Spiel Schalke gegen Paderborn, war dann diese unsägliche Aussage eines drittklassigen Comedians. Comedian ist ja mittlerweile auch in Deutschland schon ein Schimpfwort, vollkommen zu Recht, wenn man weiß, wer da alle so Comedy betreibt. Ja. Will jetzt gar nicht näher drauf eingehen, könntet ihr machen, wenn ihr darauf Bock habt. Ich will nur sagen, ich will den Namen auch gar nicht erwähnen, ja. Das ist so wie so ein bisschen, das ist wie so der Bösewicht bei Harry Potter, ja, das ist auch mein Bösewicht. Aber er hat sich bei Twitter mal nicht positiv hervorgetan, um es mal so zu sagen. Und das gerade an einem Tag, an dem Verein, den er kritisiert hat, 5-1 gegen Paderborn gewonnen hat. Keine Ahnung, wann Schalke zuletzt so viele Tore geschossen hat. Ja, stimmt. Dafür waren wir bei 93 unglaublich hellsichtig. Mhm. Wir haben Grönemeyer schon erwähnt, bevor er berühmt wurde diese Woche. Stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Und jetzt haben wir hier in der Sendung tatsächlich hier in der Sendung denjenigen, der den von uns am besten nachmachen kann. Marvin, the stage is yours. Okay, warte mal kurz. Okay, meine Freunde. Mach ab, mein Kamadier. Und so weiter. Ich kann ganz kurz erzählen, dass als ich das zum ersten Mal hörte, musste ich mir auch sehr, sehr lachen. Und da hatten wir gerade eine paarstündige Autofahrt von Riga nach Tallinn. Das war sehr, sehr amüsant, muss man sagen. Momentan ist richtig. Momentan ist gut. Nächstes Mal, mein Dank. Aber Enzo, wie kannst du das denn ansprechen? Was denn? Nee, David hat es angesprochen. Sorry, David, kannst du das denn ansprechen? Das dürfen wir doch gar nicht. Das ist doch in der Paywall-Folge vorgekommen. Das war ja keine Folge. Stimmt, verdammt. Wir dürfen jetzt stattgefunden. Aber Leute, werdet trotzdem Fun Friends bei uns. Natürlich. Also genau. Ein Kaffee im Monat und wir investieren das ganz gut. Einen normalen Kaffee oder einen halben Starbucks-Kaffee, je nach. Irgendwann. Kein Eben. Kaffee to go, das macht nur Plastikmüll. Ja. In Italien wären das vier Essen. Das ist eigentlich Dennis' Aufgabe. David und Dennis können jetzt hier mal eine halbe Stunde Umwelttipps geben. Oh ja. Dennis, du hast doch bestimmt mal so einen kleinen fetzigen Umwelttipp. Für jetzt direkt. Ja, komm, ich, bin okay. Ich bin kurz weg, ich muss in den Wagen starten, damit er morgen warm genug ist. Es wird der Herbst. Das gefällt mir, ja. Ach du je. Nein, ich habe tatsächlich was für euch, Leute. Und zwar, ihr habt sicherlich das Problem, dass ihr teilweise abgelaufene Medikamente im Schrank habt. Und da kann ich nur immer wieder auffordern, bitte werft sie nicht in das Abwasser, in die Toilette oder einfach so in den Müll. Riesenproblem. Stopft sie in euch rein. Wie gibt sie bei der, ja, stopft sie in euch rein zum Beispiel, ja, der Junkie um die Ecke freut sich. Nein, schaut einfach, dass er sie in der Apotheke abgibt. Das ist nämlich eine Riesensauerei. Es kann leider sehr schlecht nur rausgefiltert werden, insbesondere das in die Toilette runterspülen, hat einen sehr, sehr negativen Effekt. Die Sachen gehen tatsächlich teilweise ungefiltert durch die Kläranlagen durch und ja, da braucht sich niemand zu wundern, dass dann Bakterienstämme dort sind, die eben leider nicht mehr auf verschiedene Antibiotikum oder sowas ansprechen. Also bitte da ein bisschen aufpassen. Gilt genauso für, wo kauft ihr eure Lebensmittel? Schaut, dass die landwirtschaftlichen Betriebe nicht einfach unnötig beseitigende Mittel einsetzen, heißt großflächig Antibiotikum einsetzen und so weiter, weil das wird alles dann wieder ins Abwasser gespült. Wir leben all davon und am Ende sind wir alle am Arsch, wenn das so weitergeht. Also bitte. Ich weiß bitte. Nicht, ob wir jemals einen so nützlichen Aufruf bei 93 haben. Aber Axel würde rotieren jetzt. Ja, ich dachte tatsächlich. Die Stöcke würden sich zu Hubschrauberrotoren verwandeln. Ich bin Axel jetzt würde sich erstmal, der Axel würde sich erstmal eine Kaffeekapsel reinsetzen. Ich dachte tatsächlich, dieses nicht in den Müll wegwerfen, also ich wusste, dass man nicht in das Klo runterspülen und so weiter. Ins Abwasser, nicht, ja. Nicht in den Müll reinwerfen, ging eher darum, dass da nicht irgendwelche Junkies seine Mülltonnen durchwühlen. Das geht sicherlich auch mit darum. Was aber auch daran liegt, ich habe ja in Köln-Kalk gewohnt, da war das jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, ne? Also bestimmt ist das auch nicht optimal, dass du dann irgendwelche Leute an deine Mülltonne hast. Ob es nur die Junkies sind oder die kleinen Kinder, die sich mal eine Dröhnung geben, das sei mal dahingestellt, aber ja. Was? Oh, da habe ich tatsächlich jetzt, also ganz wichtiger Punkt an alle Eltern hier. Dennis, alle. Da ziehen wieder Kinderhorden durch Gelnhausen, ja. Durch die Mülltonne. Da kamen die Fenster. Müll nach Medikamenten, so ist es ja. Ja, das ist aber jetzt kein Scherz, also, wenn ihr hier Familien, Eltern, Väter, Mütter, wenn ihr Kinder im Kindergarten habt, auch in der Schule, gebt den Kindern keine Medikamente mit und lasst die dann im Rucksack verstecken. Das hatten wir nämlich bei uns im Kindergarten den Fall, dass da eine Mutter Kinder Medikamente mit im Rucksack oder Dinge hat. Verkaufen oder was? Nein. Das Kind braucht zum Deal. Keine Ahnung warum. Ich hab dir was eingepackt hier, gell? Genau, keine Ahnung warum, aber das ist natürlich an einer Stelle, wo kleine Kinder, ne, Kindergartenkinder einfach auch rumtollen und wenn die da was sehen und Kindermedikamente schmecken halt doch recht süß, sich dann irgendwas reinpfeifen, ne? Also das ist tatsächlich jetzt also wirklich Truft durch die Einrichtung. Saft-Junkies. Ich bin ja eigentlich ganz weit weg davon, der panische Allmann zu sein, aber da war ich doch kurz geschockt. Enzo, du bist ein panischerer Allmann als alle Allmann, die ich kenne, Alter. Du bist deutscher als ich. Ja. Naja. Gut, wunderbar. So, aber wir sind ja von eigentlich ja. Noch eine Sache, Marvin, du hast ja den wunderbaren Comedian in Anführungszeichen schon genannt, aber worum ging es da dann eigentlich danach? Wie wollte er sich da rausreden? Es ging irgendwie darum, dass er nur die Namen, dass eben die Namen irgendwie nicht mehr bekannt sind oder wie war eigentlich diese absurde Begründung dann danach? Also Ja, er hat sich im Endeffekt so rausgeredet, hat gemeint, ihm ging es nur um die Bekanntheit von Namen und von Starspielern. Das wären früher alle Stars gewesen. Gut, er hat auch Ingo Anderbrügge genannt, ne? Kann man jetzt auch so geteilt haben. Und dann natürlich ein bekannter Fußballer. Aber ob der jetzt so wahnsinnig mega geiler Fußballer war, naja, und halt waren halt auf der Anzeige, die er fotografiert hat, mehr oder weniger, oder was wurde, hatte wesentlich internationaleren Namen. Und das hat halt schon ein Geschmäckle hinterlassen. Ne? Also ich meine, da kann er sich jetzt auch rausreden. Aber ich fand die Reaktion der Schalke-Fans einfach ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Die haben dem Ganzen gar keinen Schaden. Spieler wie Özil vergessen hat oder die Altintops, die jetzt auch nicht so schlecht waren. Ne? Und das ist halt genau der Punkt. Ja. Ich meine, genau, gerade auch die Altintops eigentlich, ne? Ja. Also da, genau. Aber das Lustige ist, ich habe es genau vorhergesehen. Ich habe den Tweet gesehen und habe dann auch geschrieben, pass auf Leute, er will sich rausreden im Sinne von, es ging nur um die Größe deiner Namen. Und dass er natürlich kein Rassist ist. Auch ganz interessant, Social Media Shitstorm Strategie, Tweet löschen, kurze Entschuldigung schreiben und dann 100.000 andere Tweets retweeten. Damit, also, habe ich auch schon probiert, funktioniert nicht. Themenunabhängig. Also jetzt keine, das machen ja ganz viele hier, die retweeten ja dann positiv gemeinte Tweets oder so. Nein, der hat komplett irgendwie wildfremde Tweets vor 5, 6, 7 Tagen irgendwie noch retweetet. Also war ganz spannend. Ja, also bleibt ein Vollpfosten der Typ. Darf man das hier sagen? Ja, man macht es einfach mal. Grüße an dieser Stelle. Bei 93 geht das. Bei 93 ist Vollpfosten fast schon harmlos, ehrlich gesagt. Nee, weil ganz ehrlich, der Typ macht seit Jahren die gleiche Scheiße und denkt, das wäre Comedy. Ja, ich finde es richtig bitter. Ganz ehrlich, ich habe auch echt keinen Spaß dran. Mich erfreut es auch nicht, dass so ein Typ mittlerweile irgendwie auch Podcasts macht. Da denke ich mir, scheiße, wir müssen uns was anderes aussuchen. Weil wenn solche Tiefflieger sich schon sowas ausdenken, keine Ahnung, gefällt mir alles nicht. Ich hoffe aber, dass er auch keinen Erfolg hat. Insofern, keine Grüße. Wir waren zuerst hier, dann soll er doch woanders hingehen. Ist egal, wir sind größer als alle anderen. Eintracht Frankfurt Snapchat. Genau, Snapchat-Kanal. Hallo, Kids! Kanal. Hi! So. Ja, gerade verloren, aber das macht nichts. Ich habe hier ein paar Tabletten für euch. Boost den Saft. Abzuholen in Gelnhausen. Geschoss, der Müllspot. Ja, genau. 635-71 Gelnhausen. Der Dennis hat gestern wieder seinen Müll geleert. Kommt alle. '93 Cook-Traps. Na gut, alles klar. Gut. Zurück zu anderen Themen. Zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. So, was ist denn Tippspiel noch? Oh, Tippspiel. Ich glaube, das sollten wir jetzt anfangen, ja. Ja. Dann müssen wir mal eigentlich weiter. Hast du zufällig einen Ton? Ich habe eine Melodie hier. Sehr gut. Ich will dich tanzen sehen. Das ist falsch, David. Das ist das falsche Lied gewesen. Ach so, Moment. Champs-Élysées. Nein, was ist denn los mit dir, Alter? Wisst ihr eigentlich, dass ich die Folge nicht hören konnte? Ich weiß nicht, ob es ist doch nur ein Traum bei Spotify ist. Moment. Darf ich mir kurz anmerken, dass ich die letzte Folge nicht hören konnte? Ich habe keinen Link zu dieser Folge bekommen. Das. Wer hat der Axel auch in den Chat geschrieben, oder? Nee, ich glaube nicht. Echt? Müssen wir nachhören. So, Tippspiel. Was haben wir denn für ein Tippspiel? Nein, so, wir waren auf die Melodie. Muss noch gesucht werden. Damit wir ja. Wie heißt denn das? Asche Staub. Wenn einmal der Chef mit dem Soundboard nicht da ist, dann geht's hier gleich Asche zu drunter. Asche zu Staub. Ach, guck mal da. Ja, Moment. Ja, zu Asche zu Staub. Ha? Heute in der langen Version? Ja. 7 Minuten 80. Das sind anscheinend nur das Instrumente. Deine Hand in mein. Ach, wow. Und lass uns ewig sein. Glück und Qual, doch kann ich dir bezahlen. So. Verrückt. Die Woche war so lang. Hat das auch noch geklappt. Gut, René, du hast dir das Tippspiel ausgedacht, deswegen darfst du es auch anmoderieren. Ich war der Einzige, der was geschrieben hat, von daher war das, glaube ich, auch relativ einfach. Es ist 93 Standard. Ja. Basti fragte nach Ideen für das Tippspiel und mein Vorschlag war und ist, wenn der Verein ein YouTube-Kanal wäre, was für ein Kanal wäre er und wie viele Abonnenten hätte er? Und derjenige mit den meisten Abonnenten gewinnt. Ja. YouTube? Das heißt, ich bin falsch vorbereitet. Dann kann ich den Zettel auch zerreißen. YouTube, nicht YouPorn. Ich habe YouPorn verstanden. Ja, das war mir klar, Enzo. Fuck. Ja. Jetzt gut. Können David und René sich einigen, wo die Spiele ablesen? David, mach einen Vorschlag. Also ich habe hier einen Kicker auf. Ja, ich auch, hervorragend. Dann sind wir uns einig. Ja, ja, aber das heißt noch lange nichts. Das heißt noch lange nichts. Spieltag oder Tabelle? Ja, ihr lacht, Leute, das ist wichtig. Ja, ich habe den Spieltag auf. Und das erste Spiel ist ohnehin unstrittig, und das ist Schalke gegen Mainz. Schalke gegen Mainz. Schalke. Schalke ist ein Geologen-Kanal. Da werden Steine präsentiert. Das musst du leider erklären, David. Dieser Stein kann nicht singen. Schalke. Ja, das ist echt. Lass mich mal überlegen. Also Schalke. Das ist so Schalke könnte. Ja, Schalke könnte so ein Assi-Kanal, ist nicht böse gemeint, ne, liebe Leute. Also es gibt einen Kanal, der heißt Hilf mir, ja. Jung, pleite, verzweifelt, so, ja. Abo-Zahl. Oder das Leben in so Baracken, wie es auch immer auf RTL 2 kommt. Ja, hast völlig recht, Mann. Ja, das ist in die Richtung. Der ist so ein bisschen assi, ne, aber gar nicht so unsympathisch. So, die aktuelle Folge heißt hier, ich guck gerade mal nach, Krach in der Patchwork-Familie, meine Fake-Beziehung mit dem Stiefbruder. Also ich passt perfekt. Sehr gut, Alter. Gekauft. So von 0 auf 100 sind wir noch nie ins Tippspiel gestartet. Das ist hervorragend. Normales Fernsehen braucht keine Sau, denn wir haben also TV. So. Ja, also, ich meine, andere Folgen. Das hat aber, ey, ganz ehrlich, das hat fast zweistellige Millionen Abonnenten. Ja, also definitiv. Das ist wie so ein Auto, weil da wollte alle 8 Millionen Abonnenten, Alter. Das wird schwierig. Nee, das hat 550.000. Weil hilf mir, Jungpleite und Mainz. Gegen Mainz. Ja gut, Mainz hat nicht einen einzigen Follower, von da haben die jetzt schon gewonnen. Also das ist scheiße. Das ist irgendwie so ein Landschaftsscam. Irgendwie schönste Ansichten der Lorelei oder irgendwie sowas. Oder das mit den Straßenbahnfahrten. Ja, es gab einen Zuschauer und der ist während der ersten Folge verstorben. Aus Langeweile ist er verstorben. Puh, echt schwierig tatsächlich. Aber im Hintergrund ist eine Spy-Software von Johannes. Ich wollte gerade sagen, du hast auf jeden Fall. Krypto-Miner im Hintergrund. Da kommt ständig Werbung. Also, du siehst schon, wenn du das Video anmachst, dann diese kleinen gelben Striche. Da kommt alle 3 Minuten kommt da Werbung auf jeden Fall. Dann, hallo. Werden Sie diesen langweiligen Kanal schauen? Da gibt es auf jeden Fall, der Kanal. Weißt du, was das ist? Mainz 05 hat diesen Kanal, kennt ihr diese Kanäle, wenn du denkst, ach geil, ich will mir mal schnell die Zusammenfassung von irgendeinem Spiel angucken, dessen ja, Austragungsding genau. Ich nicht geschaut habe und dann kommt da so merkwürdige, klicken sie auf den Link, da kriegst du fullhdstream.tkotxru. Sowas ist das. Gut, nee, weißt du, was das ist? Das ist so ein Ding, wo du beim Einschalten direkt in die Abo-Falle kommst, wie mit diesen Ahnentafel-Apps, die es im App-Store gibt, wo du dann direkt ein Abo abschließt, sowas ist das. Und dann kriegst du einen Anruf von Johannes und nach dem Motto, wenn Sie dieses Abo beenden wollen, zahlen Sie 2000 Euro. Also auf Deutsch ist es Sky, ja? Korrekt. Genau. Korrekt. Meins ist der YouTube-Auftritt von Sky. So. Das könnte dann mit der Abonnentenzahl aber schwierig werden, weil die kommen ja nie wieder davon los. Ja, das sind aber nicht so viele, wie das mit dem Assis. Wie heißt das nochmal, wie heißt das? Jung, pleite, was? Erfolglos. Jung, pleite, verzweifelt, oder wie? Nee, das heißt, hilf mir. Jung, pleite, verzweifelt. Hat 577.000 Abonnenten, hat Abrufzahlen, die auch mal bis in die 1,5 Millionen gehen. Oh, einer der besten Folgen ist Hot Daddy. Ich liebe den Vater meiner Mitbewohnerin. Das abonniere ich auch gleich. Alter. Marvin hat schon einen kompletten Sendeplan ausgearbeitet. Tatsächlich sieht das Logo so ein bisschen aus wie von Fußball 2000. Geil. Ja, auf jeden Fall. Aber Schalke gewinnt also. Ja. Ja. Können wir davon ausgehen. Ja. Gut. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ja, München gegen Köln. Verdammt! Warum? Ist das richtig? Nee, ich hatte die Tabelle auf. Da wäre als nächstes Freiburg gegen Augsburg. Aha, sag ich doch. Ja, das geht ganz schön. Ah, Kicker, ich bin auch beim Kicker. Super, René, wie machen das alle? Also du übernimmst den Part von Axel sehr, sehr gut heute, René. Vielen Dank. Ja, ich bin mal eine Minute weg. Ja, genau. Lass deine Katze rein, Alter. Gott. Also was besprechen wir jetzt? München, ja, gegen, München Köln. Gegen Köln. München. München ist so ein junger Poser, der mit Daddys Geld einfach nur seine Autos präsentiert die ganze Zeit. Der darauf hofft, dass in China möglichst viele Leute zuschauen. Ja, also so ein bisschen auch wie Bibis Beauty Palace, oder? Ich meine, schon erfolgreich, sieht irgendwie auch ganz schick aus. Ein bisschen oberflächlich, muss man auch sagen, ja. Bibis Oma und Bibis Familie wohnen bei mir in der Nachbarschaft. Just saying. So. Bleibt so. Immer noch beim Thema. Okay. Also mit dem einen oder anderen Fehltritt noch. Tell me more. Ja, also okay. Aber halt auf einem hohen Niveau, weil Bibis Beauty Palace, ich glaube, die ist bestimmt einer Top 3 oder so in Deutschland, schätze ich mal. So von you. War doch mal auf jeden Fall die Nummer 1, was, glaube ich, die Abonnenten angeht. Ja. Genau. Aber halt in. Ja, das wisst. Genau. Würde gerne, ist auch in Deutschland ganz erfolgreich, aber international kennt halt keine Sau. Ja, es passt halt auch. Ziemlich gut tatsächlich. Hat aber sehr, sehr viele Abonnenten. Komischerweise. Ja. Fällt euch noch was ein? Ich fand das mit dem Pose eigentlich ganz gut. Das ist so dieses, der dann auch irgendwie, der hofft dann, dass er international irgendwie. Es gibt bestimmt, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber es gibt doch bestimmt so, was so Autos betrifft, auch so eine internationale YouTuber-Szene. Da gibt es dann irgend so einen Star in Amerika und so ein Kram. Bestimmt. Den macht er dann halt nach, aber irgendwie klickt sich das halt nicht so gut, weil er das einfach. Gold. Der macht das auch extra, genau, der macht das auch auf ganz viele verschiedenen Sprachen, aber irgendwie klickt sich das nur in Deutschland. Hm. Aber trotzdem noch sehr, sehr viele Abonnenten, also von daher. Der Bull. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, gegen wen spielen die? Gegen Köln. Köln. Oh, lass nochmal laufen, komm. Das ist auf jeden Fall auch auf dem Kanal drauf. Ein Ziel, ein Sieg für die Geschichte. Sterne südens in hellem Lichte. Sag mir. FC Bayern, unsere Liebe. Sag mir. Wir sind deutsche Meister. Yeah. One team, one goal for life. We will never lose our pride. We're the champions, seven in a row. The future looks so bright. Wir sind Sieger, 90 Minuten im Spiel. Bundesliga. Bestes Team. Gottes Willen. Und das ist nicht portugiesisch. Über die Brücke bist du immer noch nicht gegangen, gell? Der Enzo hat jetzt Sprachforscher beauftragt. Ja, gegen Köln? Köln immer Köln. Noch. Köln ist aber tatsächlich einfach, die spielen einfach nur Karnevalsmusik und feiern. Ich wollte sagen, das ist so ein. Und filmen sich dabei, wie sie Karnevalsmusik singen. Also betrunkenen Videos auch. Dann haben wir wieder eine Tapete vom Kölner schön, Dom. Da ist der Dennis wieder im Spiel bei betrunkenen Videos. Ja. Also ich habe ja eine Sache dazu nur. Es gibt doch eine Website, wo nur zum Oktoberfest Leute posten, wenn sie irgendwo hingekotzt, hingepisst oder sonst was gemacht haben. Werde ich hier auch gerne sehen, dass im Endeffekt auf diesem Kanal sehr viele Videos einfach von der Karnevalszeit gezeigt werden. Ja, klar. Wo Leute Gott weiß was machen. auch das, was du gerade gesagt hast, das wünschst du dir tatsächlich. Das wünsche ich mir tatsächlich. Hier, was ich mir, hier Schatz, was wünschst du dir so? Ich wünsche mir so einen Kanal, wo, hier, ich wünsche mir so einen YouTube-Kanal, wo richtig gekotzt wird, Alter. Wo auch mal, ein, hier, wo auch mal eine pisst, gekotzt, kacke auch von mir aus. Und sich eigentlich aus Versehen. Das wünsche ich mir hier. Absolute Marke, was mache ich? Kennen Sie da, hä, hier, liebe FC Köln, kennen Sie da was mache ich? Ich würde gerne ein paar Videos sehen, wo richtig hier überall mal richtig hier gekotzt wird. Gerne auch gleichzeitig. Sowas wünsche ich mir von ihm. Ja. Ich glaube, das wird. Aber, das aber bitte Angebot. Zur Karnevalszeit. Ja. Genau. Bayern, Oktoberfest hatten wir schon. Aber Bayern wird trotzdem gewinnen, weil das Kölner Modell einfach nur relativ regional sein wird. Also es werden sich einfach nur Kölner angucken. Ja. Und der Dennis. Oder ich. Kölner und Dennis. Genau. Ja, Bayern gewinnt. Leider deutlich an die Münchner, ja. Übrigens, kleine Randinfo noch. Bibis Beauty Palace ist momentan in Deutschland nur der 6-stärkste Kanal. Hinter? Davor ist ein Kanal Surprise Joe, keine Ahnung, irgendein Kinderding. Und auf Platz 4 ist der Kanal vom Crazy Frog. Sei ruhig, das habe ich aufgeschrieben. Verdammt. Das war eine der Sachen, die ich mir vorbereitet habe. Danke dir. Entschuldigung. Was ist das? Crazy Frog? Kommen wir gleich noch zu. Kommen wir gleich noch. Ja, ja, das wollen wir jetzt nicht spoilern. Gut, dann sind wir bei Leverkusen gegen Union Berlin. Leverkusen. Leverkusen ist so ein Doktor Apothekenkanal. Leverkusen. Ja. Ja, Orthopäde, da einfach da Muttis zeigt, was sie für Übungen machen müssen gegen Rückenschmerzen. Das ist eine geile Idee. Ja. Kennt ihr dieses, wie heißt das? Irgendwie ASMR oder so? Kennt ihr diese YouTube- Sachen, wo du, wie heißt es? Du scheinst deutlich mehr YouTube zu schauen als wir, Marvin. Ja, das ist ja mittlerweile, das ist ja mittlerweile mein Metier. Da muss ich mich ja einigermaßen auskennen. Und was da irgendwie so heißer Scheiß ist teilweise, sind dann so Sachen, die so, also so Videos, die beruhigend wirken. Also da so ein Knistern von der Folie oder irgend sowas. Da gibt's YouTube-Videos. Ja, was auf dich beruhigend wirkt. Ja. Nein, aber es gibt 10 Stunden Autobrummen. Ihr seid 3 Stunden knistert. Ja, googelt mal ASMR. Das gibt's wirklich, also das gibt's auch für Kinder. Also, ne, das ist hier Autonomous Sensory Meridian Response. Also 5 Stunden. Als ich jung war, war ASM noch eine Computerzeitschrift. Ja, aber das passt cool. Ganz gut, weil es wirkt beruhigend, ne, und irgendwie einschläfernd, keine Ahnung, aber wirkt einschläfernd, ja, tatsächlich, und ist aber am Ende immer ungefährlich, ja, also so, keine Ahnung. Ja, das passt doch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe gerade eben mal danach geguckt und habe ein Video gefunden, Bonnet Hairdryer, 8 Stunden. Ich flüstere dir meine Geheimnisse ins Ohr. Nein, du hörst einfach 8 Stunden lang so einen dämlichen Haartrockner. Was hast du gesagt, David? Ja, aber, nee, pass auf, Leute, wenn jemand deine Kinder hat, dann lautet, ich flüstere dir meine Geheimnisse ins Ohr. Schalt doch mal bitte rein jetzt, also das will ich aber auch nicht. Enzo, mach mal die Familientipps hier, was ist hier los? Nein, der Föhn hilft tatsächlich, dass kleine Kinder durchschlafen oder länger schlafen. Also das ist tatsächlich was ganz Sinnvolles. Das werde ich testen. Also die Person, die da gerade... Alter, ich werde nie mehr schlafen. Alter, ich habe Angst. Ruhe. Zeit von mir. Ja, ihr Lieben, ihr seht schon, ich sehe absolut fertig aus. Ich fühle mich auch so, ehrlich gesagt. Ich war den ganzen Tag unterwegs, musste tausend was? Und habe mich jetzt hier ganz schnell hingesetzt für euch, um ein bisschen zu... Und jetzt sehe ich mich langsam aus. Ja, einige von euch haben es mitbekommen, dass momentan einiges in meinem Leben passiert ist. Alter, okay. Ja, wird die in ihrer eigenen Wohnung bedroht, dass sie heimlich irgendwas aufnehmen muss, Alter? Ist das... Sorry, also, es darf jetzt keiner hören, aber meine Entführer... Also, das hört sich an wie ein Video, was hier aus der Entführung... Was hast du für eine Uhr an deinen Sachen um oder auf deinen Bildern? Einfach nur eine normale Maike. Das macht mich ganz schön wütend, wenn ich bin ganz normal. Ja. Gott, das ist ein Flüsterfetisch, Marvin. Ja. Okay. Gut. Gut. Na ja, gut. Also ich schlafe heute Nacht nicht ein, einfach. Ich rufe dich heute Nacht an. Hallo, Enzo. Alles gut bei dir. Ich stehe bei dir vor der Tür. Ja. Lass dich nicht so laut reden. Ich kann nicht so laut reden, die Polizei hat mich schon ein paar Mal gesehen. Komm mal kurz raus. Ich hab in deinen Pizzaofen gekotzt. Aber schon letzten Karneval. Hier das Video. Basti. Du wirst dir doch auch mal Gedanken gemacht haben. Hey, ich würde sagen, den Rest der Sendung. Wird doch geflüstert. So auf, oder? Aber wir sind jetzt eingestiegen in die ASMR-Welle. Ja, tatsächlich. Genau. Wir wollen noch mehr Geld verdienen. David und René, wer spielt denn als nächstes jetzt? Nee, wir stehen immer noch bei Leverkusen gegen Union Berlin. Also Leverkusen ist der Flüsterkanal. Was ist denn Union Berlin jetzt? Das ist eine gute Frage, David. Die kann ich dir jetzt hier so nicht beantworten. Ich stehe unter massivem Druck gerade. Was ist das denn? Hier, das wollen meine Follower. Die wollen, dass ich denen was von meiner Michael Kors-Uhr flüstere. Klar. Da ist eigentlich mein Antwortvideo drin. Hier, du dumme Sau. Was soll das? Ich kann dir mal rüberkommen. Hast du sie noch alle, oder was? Das ist abstrus, Alter. Das ist unfassbar. Und wie viel Likes hat dieses Video? Moment. 8200 Likes. Das ist geil. 594 Dislikes. Okay. 180.000 Aufrufe ist jetzt nicht. Das okay. Geht ja noch. Gut. Union Berlin ist so, wie heißt dieser Heimwerkerkönig? Finn. Ah, ihr wisst doch, wen ich meine. Marvin. Gröteltruppe. Nein, hier, Finn, der auch hier Musik macht. Finn Kliman meinst du? Ja. Finn Kliman meinst du, ne? Ja, genau. Ah, da, Union könnte schon in die Richtung gehen. Ist auch so ein bisschen sympathisch, ne? So ein genau. Sympathischer Heimwerker, ne? Ja. Klappt nicht alles ganz gut, aber ist schon ganz okay, ne? Und man mag das ja auch und guckt gerne zu. Zumindest fürs Video. Ja, genau, hält fürs Video. ist auch ein gut Mensch, also ist positiv gemeint. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die so die filmen dann, wenn Leute sich auf diesen Ritterspielen da treffen und dann irgendwelche merkwürdigen das ist auch so ein Phänomen, was ich noch nicht ganz begriffen habe, wo Leute sich irgendwie mehrere Tage irgendwo im Wald treffen und dann da so tun, als wären die irgendwie ein Druide und so ein Scheiß. Das hätte ich mir vorstellen können, finde eure Idee aber auch sehr, sehr gut, weil Union ist ja eigentlich sympathisch und nicht abstrus. Genau. Nö, genau. Ja, finde ich ganz gut. Keine Idee. Klima. Aber wer gewinnt hier? Wer gewinnt hier? Leider, das kann ich dir nicht sagen. Drei. Ich befürchte das. Union spielt an der alten Flüsterei. Haha. Oh. Sendungstitel, die alte Flüsterei. Die alte Flüsterei. Ja, das ist eine gute Idee, David. Ganz ehrlich, wir werden auf jeden Fall mal eine ganze Folge 93 so machen. Gott, oh Gott. Das übt eine merkwürdige Faszination auf mich aus. Ich werde auf jeden Fall heute Nacht Enzo noch eine Sprachnachricht schreiben. Ich freue mich drauf. Gut. Dann wären wir bei Hertha gegen Paderborn. Uiuiui. Na, Hertha ist ja wohl klar, was das für ein Kanal ist. Der ist aber abgeschaltet, da läuft nichts mehr. Das hat einer mal eingerichtet, weil er was vorhatte, hat es aber nicht weiterverfolgt, weil er sehr strebsam ist. Tatsächlich habe ich genau dafür den Crazy Frog rausgeholt eigentlich, weil das schon ein 10 Jahre alter Kanal ist. Da ist echt lang nichts mehr wirklich gut gelaufen. So die echten Hits liegen lange zurück. Das war ja immer dieser aus dem Jamba-Abo. Das ist der Herbert Grönemeyer unter den Tieren. Ganz gut etabliert. Aber tatsächlich, der Crazy Frog hat viel zu viele Abrufe. Also so erfolgreich ist der hat er jetzt auch nicht. Ja? Nee. Also ich würde auch denken, das ist so ein Kanal, den hat wirklich einer eingerichtet, weil er sagt, na, das YouTube, das ist modern, das muss ich mir auch anschaffen. Und dann hat er dann gemerkt, was er da alles machen muss. Nee, das ist mir zu anstrengend. Wenn irgendwas ist, ruf mich an. Der hat nur ein paar Abonnenten, die das dann damals irgendwie getestet haben, aber ansonsten interessiert sich keiner. Es vermisst diesen Kanal auch keiner. Also, es fällt keinem auf, dass der Kanal nicht mehr da ist. Oder dass da auch nie was Wirkliches veröffentlicht wurde. Eine lockere Sache für, wer spielt jetzt noch? Gegen wen? Paderborn. Das ist jetzt schwierig. Das ist ein tolles. Paderborn ist ein Landwirt. Also, ein Landwirt, der einfach zeigt. Der spielt Truck-Simulator wie hier. Ja, genau, ja. Let's play zu Truck-Simulator. Genau. Ohne Scheiß. Jetzt haben wir das erste Unentschieden, weil das guckt sich beides kein Scheiß an. Genau. Das würde ich nicht sagen. Also die Videos vom Farm-Simulator würde ich mir angucken. Let's Play-Video wäre richtig. Ja, Let's Play geht. Alter, ich hab's echt gefunden. Kein Witz. Es gibt einen YouTube-Kanal, der macht nur den Farming-Simulator. Der spielt nur den Farming-Simulator. Nordrhein TV Play heißt der Kanal. Wir lieben Simulatoren und die haben alles nur Farmertown. Ja? Hofarbeit und Dorfleben live. 2,5 Stunden. Hier sind die Abrufzahlen. Die Folge 98 hatte 96.000 Aufrufe von vor 2 Wochen. Ganz ehrlich, Leute, Deutschland ist so am Arsch, Alter. Leco mio, ey. Ja, aber das ist Landwirtschaftssimulator, das ist cool. Da spielen die tagsüber so einen Simulator und lassen sich abends in den Schlaf flüstern. Was ist denn los mit den Leuten, Alter? Ich glaube, hier 3 Stunden habe ich mir ein Video. Vor allen Dingen nicht mal, die spielen das ja nicht selber, die gucken, wie jemand anders ein langweiliges Spiel spielt, Alter. Das ist langweilig. Ich filme jetzt auch, wie ich zu Hause meine Schubladen sortiere, Alter. Also, was ist denn los mit den Leuten? Also, naja, gut, unentschieden. Auf jeden Fall. Definitiv unentschieden. Na gut. 0-0. Gut, so, 0-0. Jetzt wird's spannend. Freiburg gegen Augsburg. Ja. Freiburg ist ein Kanal. Geschichtslehrer-Kanal. Das ist so Hausaufgabenhilfe für Geschichte, ja. Die besten Spekulatius-Rezepte. Ich erzähle euch, was euch in der Schule nicht erzählt wird. Die Zeit nicht ausreicht. Lehrermangel, da muss ich angreifen. Ja, sowas. Da sitzt da so einer, der erzählt. Und das ist aber auch, der denkt, das wäre spannend. Aber du denkst dann so, also die Schere zwischen modernes YouTube-Format und der hockt sich einfach zu Hause vor seinen Tisch mit seiner schlechten Kamera und liest aus dem Geschichtsbuch vor, hat er noch nicht ganz verstanden. Also, das ist so noch nicht so dynamisch aufbereitet. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, er ist scheinbar gerade dabei. Also die letzten Videos waren ganz gut. Genau. Und die Abrufzahlen sind recht hoch, weil die Leute, der Titel funktioniert, aber nach 2 Sekunden schalten die halt ab oder so. Ah, das hilft mir dann nicht so. Genau. Mhm. Ja. Ja, gut. Ja, hat aber die Intro- und Automusik ist sehr catchy. Ja. Willst du es nochmal spielen, David? So funktioniert es auch bei 93. Ja, genau. Leute kommen nur wegen der Intro, dann denke ich, ich warte jetzt 3 Stunden. Ganz ehrlich, mittlerweile bilde ich mir auch nichts mehr auf die Abrufzahlen von 93 ein. Wahrscheinlich hören sich das Leute einfach auch. Zum Einschlafen. Kunden, die diesen Podcast hörten sich auch 3 Stunden Papierknistern an. Flüstern, ja. Ja, okay. Immer wieder vor. Der Freiburg vor. Der Freiburg vor. Enzo, du bist mein Lieblingssänger. Ich weiß. Ich bin jetzt auch bei Spotify gelistet. Also bei. Ihr lacht. Enzo singt Dinge. Das könnte auch ein YouTube-Kanal sein. Das ist der FC Augsburg, oder? Der FC Augsburg. Enzo singt Dinge. So machen wir das alle. Der FC, okay. Genau. Der FC Augsburg ist so ein Kanal, wo Enzo singt einfach random irgendwelche langweiligen Songs. Und jeder fragt sich, muss das hier wirklich auf YouTube sein? Aber trotzdem schalten sie ein und abonnieren. Naja, nicht ganz so viele, glaube ich. Ich sehe hier leichte Vorteile für den Geschichtslehrer-Kanal, muss ich sagen. Ja, ich auch. Der Geschichtslehrer-Podcast kann auch vielleicht, oder der Kanal-YouTube-Kanal kann vielleicht noch damit punkten, dass es gleichzeitig noch ein Sommelier-Podcast ist. Also jemand, ja, genau, der schön Wein. Der säuft sich voll, während er das macht. Genau, genau. Das macht sympathisch. Also ich würde einschalten. Aber der Sommelier ist ja jetzt abgeworben worden. Und wenn, ja. Wenn Dennis schaut sich das Video nur an, weil er hofft, dass der Geschichtslehrer während diesem Unterricht trinkt, dass er danach auf sein Geschichtsbuch kotzt. Die Sensationslust muss sein, ja. Naja, ich aber hier leichte Vorteile. 2-1 für Freiburg. Gut. Passt. Werder Bremen hat spielfrei. Wobei der nicht vorhandene Gegner ist so einer, der hat unendlich viele Fans, aber jedes Video hat nur 5 Likes oder so. Ja. Genau. Jedes Video hat nur 5 Likes. Der hat 90 Millionen Abonnenten und die 800 Leute schauen sich das Video an. Oder ist auch einfach der Drachenlord. Bei allem Respekt. so recht erfolgreich irgendwie, so merkwürdige Videos, aber eine sehr absurde Anhängerschaft und ehrlich gesagt auch nicht wirklich schön anzusehen. Ja, das ist sehr gut, Alter. Aber die sind ja leider hier nicht dabei. Bremen. Bremen sind Videos vom Fischmarkt in Tokio. Okay, nein. Was? Ich muss immer an den Mörchen essenden Kohfeldt denken. Und da kam mir wieder in den Sinn, hatte ein Kollege von David nicht mal ein Buch geschrieben, in vier Schritten zum Nagerpalast. Vielleicht ist das der dazugehörige YouTube-Kanal, wo du halt ein Tutorial kriegst, wie du deinen Hasenkäfig aufbaust. Oh. So, wir nehmen jetzt hier ein Brett. Dann dauert es 10 Minuten, Alter, bis er das Brett geholt hat, weil er nicht rafft, dass er es schneiden kann. Das habe ich letztens tatsächlich bemerkt. Ich wollte wissen, wo ich das Spezialsalz bei meiner Spülmaschine einführe. Hab mir dann so ein Tutorial angeschaut. Da hat er 2 Minuten seine Spülmaschine aufgemacht, Alter. Brauchst du Tutorials, um zu wissen, wo das Salz in der Spülmaschine reinkommt? Ja, da waren 2 verschiedene Öffnungen, Alter. Ich hab noch nicht lange eine Spülmaschine, dazu sagen. Aber das ist echt, deutsche Heimwerker-Videos sind wirklich unter aller Sau. Das macht Spaß, was du das ist unverschämt. Die brauchen ewig, Alter. Ja, die brauchen ewig und dann sind das ja dann keine Heimwerker, sondern irgendwelche Leute, die eine voll ausgestattete Schreinerwerkstatt haben, weil sie Schreinermeister sind. Ich zeig euch mal, wie man das könnt ihr leicht zu Hause nachmachen. Das könnt ihr leicht zu Hause selber machen. Sie brauchen nur diese 150.000 Euro Maschine. Spacken, ey. Geil. Ja. Also um das noch zu vollenden, der Titel meines Autorenkollegen hieß Stall und Käfig selber bauen, Bauanleitung, der Nagerpalast in 4 Größen für Kaninchen, Meerschweinchen und Co. Sehr gut, Alter. Ja. Das ist der Kanal von Joe Fischler, der tatsächlich übrigens ein sehr humorvoller Krimi-Autor ist. Ja. Beweist er mit diesem Buchtitel auf jeden Fall. Nagerpalast ist geil. Ja, aber das hat mehr Follower, als man denkt. Weil es eine ist sehr, das dann so ein Do-It-Yourself-Kanal, oder was? Das ist ein Do-It-Yourself-Kanal für eine Szene, die wir nicht so gut kennen. Aber die Kleintier-Szene ist sehr verbreitet, muss man sagen. Haben wir bei der Rammler-Show schon festgestellt. Ja, auch eine sehr emotionale Szene. Der Rammler. Wie hässlich der. Ist sehr emotional, meint man gar nicht. Würde ich nicht unterschätzen. Da ist es spielfrei und gewinnen sie sowieso. Von daher. So ist es. Also hier gibt's Kleintiere und hohe Temperaturen. Kühlung, Hamster, Meerschweinchen und Kaninchen und Co. Der Miyuki Tiervideos mit Herzkanal zum Beispiel. Oha. Mit hohen Temperaturen wollen die umbringen oder was? Kaninchen würde ich immer nur bei niedrigen Temperaturen garen. Oder hier Knabberrollen, Knabberstangen und Altes und Neues befüllen. Der Kleintier Do It Yourself. Happy Animals Happy. 2500 Abonnenten. Neu. Das reicht voll und ganz sehr spielfrei. Passt. Ja. Ich schaue mir gerade diesen Gladbach gegen Düsseldorf. und für Schatten sorgen. Das könnt ihr mit der Einrichtung machen oder mit zusätzlichen Sonnenschirmen, aber auch natürlich mit dem passenden Stellplatz fürs Gehege. Heißt also jetzt in Innenhaltung nicht direkt vorm Fenster oder so, dass das Sonnenlicht auf das Gehege knallt oder bei der Außenhaltung, dass die Tiere halt die Sonne ins Gesicht kriegen und keine Möglichkeit haben, diese zu entfliehen. Ja, schön, dass da Angela Merkel einen YouTube-Kanal hat. Okay. Ja. Gut, nächstes Spiel ist Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf. Die Woche war sehr lang. Was ist denn Gladbach? Gladbach ist... Gladbach. Was könnte denn sein? Das ist auch so ein Bauernverein, weißt du? Das ist ja auch nichts geboten. Ja, oder das ist ein Kanal von so, Zoo, von so Tierpflege. Von so alten... Oh, geil. Tierpflegekanal, oder? Ja. Das ist ganz nett. Das ist eine ganz geile Idee. Ich hatte mal rumgeguckt. Und da gibt es einen Kanal, der heißt Funny Pet Videos. Ne? Ist nicht so unerfolglos. Da gibt's dann einfach schöne Tiervideos und so, ist relativ erfolgreich, aber halt nicht ganz so erfolgreich mit 530.000 Abonnenten schon okay, aber für Hunde, da haben auch manchmal nur 13.000 Abrufe, aber irgendwie ist es so ein bisschen süß, manchmal echt überraschend und bissig, aber jetzt auch nicht so wirklich gefährlich. Ja. Sehr gut. Krieg ich mit. Top. Gut. Fortuna Düsseldorf. Das sind irgendwelche so Aktienanlegetipps oder sowas. Nein, das ist so eine Ina Aoko, die ihre Prada-Tasche zeigt. Glitzer, hier. Ey, guck mal. Also Unpacking-Videos. Ja. Zu irgendwelchen Mode-Gedöns. Ich bin zu sehr von diesem Song jetzt beeinflusst. Das ist für mich so ein Podcast für Schwerfällige, die so, oh, es ist erst Montag, Alter. Es hat auch so lange gedauert, bis das Video hochgeladen ist. Guckt es euch halt an. Und es ist alles so hart. Oh, hoffentlich ist bald Wochenende. So. Der begleitet, der lässt sich einfach an seinem Leben teilhaben. Du weißt gar nicht genau, warum. Morning, heute ist Montag. Woche war es so lang gewesen, ach du Scheiße. Ja, dann gewinnt Gladbach, oder? Ja. Ja. Definitiv. Ja. Gut. Dann wären wir schon bei Frankfurt gegen Dortmund. Frankfurt ist klar. Fitness-Typ. Du bist gerade sehr laut. Enzo, was hast du gemacht? Aua. Ja, was hast du mit deinem Mikro gemacht? Habe ich irgendwas gemacht? Ja, ich habe Mikro gegessen. Extrem laut. Jetzt ist gut. Ich hatte was verändert, weil ich dachte, das wäre besser für mich, aber es war aber schlechter für uns. I'm sorry. Genau, es ist hier ein Fitness-Typ, so weißt du, hier, ich gehe mit Quid, seit 3 Jahren mache ich Masse, jetzt gehe ich definieren. Das ist so einer. Willst du jetzt ernsthaft sagen, wir sind Kollege oder was? Ja, doch, so Richtung Kollege könnte es gehen. Das ist ja positiv gemeint. Ja, auf jeden Fall, Kollege, hier, das ist super. Kollege, Geschäft sind wie 93, Leute. Ich weiß nicht, was ihr habt. Wir sind der Felix-Blume-Kanal, oder was? Undercover-Report. Nee. Felix Blume jetzt bei den... Was steht da hier bei? Warte, kann mal nachgucken. Hier, Felix Blume, ist auch ein geiler Name. Zerberste deine Angst. Oh ja, okay, alles klar. Oh ja, ja. Ich finde, die Eintracht ist so dieser YouTube-Kanal, den auch jeder von uns kennt, wo die geilsten Fan-Videos aus Europa und der Welt irgendwie so zusammengetragen werden. Hat sehr, sehr, sehr viele Abonnenten aufgeregt. Finde ich sehr gut, ja. Die anderen sind alle ruhig, haben offensichtlich nichts so dagegen. Wir sind hier im Eintracht-Podcast, Alter. Ja, ich vergesse das gerade. Ja. Ja. Und Dortmund? Dortmund ist für mich irgendwie hier, kennt ihr diesen Mr. Wissen to go? So, ja. Mr. Wissen to go? Ja, das ist so ein Typ, der ist relativ erfolgreich, der sieht ein bisschen clean aus und mittlerweile ganz gesund, ganz flippig, wurde jetzt auch irgendwie von, wie heißt dieser, Funk aufgekauft, einigermaßen erfolgreich, baut auch nicht zu viel Mist aktuell. Für mich ist es so ein Beziehungskanal, so ein Pärchenkanal, echt? Das ist der echte okay. Liebe. Echt? Hi, ich bin die Gabi und das ist mein Freund der Timo. Wir sind seit 3 Jahren ein Paar. Okay. Gottes Willen. Warum ein Beziehungskanal? Echt, hey. Echte, ja, wegen Liebe. Echte Liebe. Ach, echte so. Liebe. Oh. Wir haben keinen Sex, wir lieben uns. Oh, gibt es vielleicht so einen Kanal von Leuten, die vor der Ehe keinen Sex haben oder so? Warte mal, vor der Ehe. Und die ganze Zeit beim Petting gefilmt werden oder was? Oder so ein Aussteiger-Kanal, wo im Endeffekt vorher aus dem Sumpf jetzt relativ erfolgreich, so richtig aus dem Dreck. Oh, so tatsächlich, genau. Der zum Millionär geschafft hat. Genau, so einer, der verkauft dir dann so seine Lebensstory. Ich habe mir mit meinem Herz Aktien gekauft, ey, und jetzt so bin ich ganz ist oben. Es, genau. Also doch, Kollege. Schaffen. Im Herzen Assi, aber nach außen hin möchte gern Coolio. Ja, gehe ich mit. Ja, ich auch. Gut. Ja, hat gewinnt aber die Abonnenten. Ja. Gewinnt die Eintracht. Fanvideos gehen immer mehr. Ja, sehr definitiv. Gut, Alter. Eintracht. So, wie viele Spiele haben wir denn noch jetzt? Eins. Wir haben nur noch eines. Weil wenn ich jetzt auf meine Michael Kors Uhr schaue, ist auch schon ganz schön spät. Echt? Die Woche war lang. Ja, doch. Super. Ja. Was war das? Das war die anscheinend die Düsseldorf-Hymne, aber die haben ja gesagt, die hätten keine Hymne. Zur Arm von der Hymne. Wolfsburg ist ähnlich wie der Verein, der nicht genannt wird. Viele Abonnenten, wenig Zuschauer. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Langweilige Dokus. Das trifft. Sehr gut. Geil. Ja, sehr gut, Alter. Völlig random Themen, irgendwie 10.000 Abonnenten, was für die YouTube-Welt nicht aber so hoch ist. Aber wer abonniert das denn, Alter? Ich habe mal wieder Bock, eine langweilige Doku zu schauen. Das ist genau zum Einschlafen. Weißt du, wenn ja, das Geflüstere zum Einschlafen. Oh, das ist wenn gut, das Geflüstere das ist gut, so aufregend ist, dann guckst du die Dokus. Ja, genau. Ah, heute mal wieder eine Hitler-Doku zum muss Einschlafen. Muss mich erstmal wieder runterbringen. Genau. Hitler und die Autobahnen. Hitler und die geheimen UFO-Pläne der Nazis. Alter. Ja, das hätte ich tatsächlich eher bei Hoffenheim gesehen. Ich hatte echt irgendwie gedacht, so Hoffenheim, mir fehlt in dieser ganzen Auflistung ja noch Axel Stoll, ja. Ah, genau, muss man wissen, ja. Ja, aber das passt ja auch, das passt ja höchstens eher so zu dem zum Chef von Hoffenheim, ja, der ja das alles so ein bisschen untersuchen lässt, aber um die Hoffenheim selbst, naja gut, bleiben wir erstmal bei Wolfsburg. Oder wie Wolfsburg gegen Hoffenheim oder was am Wochenende? Jawohl, ja. Das ist auch da. Ich kann Montag 20:30 Ja, ganz, also da hat, also wirklich. Wer hat das jetzt mittlerweile? Der Zone haben diese Spiele, oder? Datsun hat das. Da haben sie ein richtig schönes Eiensnest gelegt. Stell mal vor, du bist bei der Zone und musst, dann denkst du, oh, Donnerstag, wir teilen es jetzt auf. Einer macht hier Donnerstag Eintracht gegen Arsenal. So, und der andere, der macht Wolfsburg gegen Hoffenheim. So, dann würde ich sofort zum Betriebsrat gehen und sagen, ich werde gemobbt. Aber ich meine, ja, Wolfsburg finde ich gut. Langweilige Dokus finde ich sehr gut. Aber ja, am Montag muss sich halt echt keiner von den Hoffenheim-Fans beschweren. Würde die eh keiner hochfahren, so, ne? Also ich meine, das ist dann vollkommen egal. Also ich meine, dass die jetzt montags Auswärtsspiele haben, die fünf Leute, die da sind. Technisch ist das gut, ja. Also für die ist es auch gut, weil beide Fans eine Ausrede haben. Ja, wir protestieren gegen die Montagsspiele. Ist doch ganz klar hier. Deswegen. Super Hoffe. Hoffe, Hoffe. Super Hoffe, der Hoffe DSG. Immer nur du. VFA. Forever number one. So, also, was haben wir jetzt hier gehabt? Wolfsburg ist langweilige Dokus. Ja, gut. Gegen Verschwörungstheorie. Hoffen noch. Gegen die Verschwörungstheoretiker Axel Stoll. Also das, oder wir könnten halt, ich habe gerade einen YouTube-Kanal gefunden, Lee Marie, kein Sex vor der Ehe. 12.600 Abonnenten. Ja. Lief Marie? Lee Marie. Ach, Lee. Lee Marie. Ja, René kennt es offenbar schon. Ich hatte die KI beim Suchen auch. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich womit hoffe, womit führt man einen Podcast, wofür YouTube-Kanal, mit kein Sex vor der Ehe. Also, was erzählt man denn? Steht man jeden Tag auf, hey, heute ist Montag. Ich habe seit 27 Jahren und 3 Monaten keinen Sex. Juhu. Also, der letzte Eintrag war ein ganzer Tag nur mit Gott. Wie geht das? Oder Klosterwoche, 5 Tage Gott und ich. Wie bekomme ich mehr Hunger nach Gott? Oh wow, das ist aber ein hartes Thema. Ja, okay. Hilfe. Okay. Ah gut, vielleicht schwierig. Also wie, aber das passt ganz gut. Ich hoffe, dass beide Kanäle bei YouTube gesperrt werden, weil es unerlaubt. Der eine glaubt, lädt urheberrechtlich geschütztes Material hoch und der andere hat sehr, sehr merkwürdige Dinge da auf seinem Kanal. Werden beide gesperrt. Okay. Unentschieden. Sehr gut. Ich werde auf jeden Fall diese beiden Kanäle melden. Ja, das sehe ich schon. Weißt du? Ja, genau. Auf Verdacht. Es ist aber interessant, dass du die Kanäle meldest und nicht den, wo rumgekotzt wird. Das eine das will ich Dennis nicht, das will ich Dennis nicht antun. Oh, ja. Ach so, okay, gut. Bitte. Das heißt, Dennis, wir schicken dir jetzt in Zukunft immer welche Videos miteinander kotzt oder so. Kann ich machen, also Karneval, ich bin bereit. Hier, ein neues Video für freu dich. Ich freue mich. Dennis macht den. Es wird super. Es wird ganz toll. Yeah, yeah, yeah. Haben wir das Tippspiel jetzt auch geschafft? Sind wir durch? Wo ist die Musik? Welche Musik? Machen wir meistens nicht. Ne, machen wir keine outgoing Outro Musik? Haben wir nicht. Nee. Outro muss aber der René jetzt noch. Aber ist das denn jetzt hier, war das denn jetzt hier diese, warum war denn die Düsseldorf-Hymne plötzlich so anders? Verstehe ich nicht. Ich hab die Düsseldorf-Hymne, komm, warte. Warte. Ich hab sie. Fing die echt so an? Ja. Um Gottes Willen. Die Woche war lang und ziemlich hart. Oje. Dann brauchst du auch kein Lied singen, dann ruh dich erstmal aus, Alter. Erhol dich, Junge, erhol dich. Ja. Naja, liebe Freunde, hat mir Spaß gemacht. Ja. Ich glaube, wir haben ganz gut was hinbekommen eigentlich. Wollte gerade sagen, wir haben geliefert. Also dieses AMSR, das sich Gedanken machen. War eine gute Doppelfolge. Das war schon AMS, auf jeden Fall Family Guy Simpsons mäßig. War sehr, sehr gut. Das definitiv. Dann seid ihr nächste Woche bei Colinas Erben. Colinas Erben. Mal melden. Falls ihr das hört, Termine wurden bestätigt, aber nicht abschließend. Also. Überlegt euch nochmal. Hier der Aufruf, auf jeden Fall, wir suchen vielleicht noch eine Backup-Lösung für nächste Woche. Wir welche Podcasts gibt es noch? Wir nicht. Also wir machen alles. Ja, ja eben, genau. Auch nur einen Partyraum, wir räumen danach auch nicht auf. Wir würden auch bei MML oder wie der Scheiß heißt mitmachen oder so. Wow. Ah, ja, was denn? Was denn? Was vielleicht denn? Beim Matze Klo Podcast oder was? Was ist los mit dir? Oh, geil. Bin ich sicher. Ihr beim Phrasen, wie heißt es? Phrasenmäher? Phrasenmäher, ja, genau. Phrasenmäher, genau. Sehr gut. Um Gottes Willen. Das müssen wir aber im Springer-Hochhaus aufnehmen, oder? Ja, hoffentlich. Da könnte man ja. Ach, nicht, nee, lass uns mal sein. Naja, wie gesagt, falls Colinas Erben sich nicht. Unfälle passieren. Falls Colinas Erben sich nicht mehr melden, 93 sucht für nächsten Montag oder Dienstag auch noch Obdach. Naja, gucken wir mal. Weil Patreon läuft ganz gut an. Axel kann sich 2 Wochen Urlaub leisten. Das kann sein, der Urlaub. Merten aber trotzdem Mitglied. Ihr müsst Fun Friends werden, damit wir anderen 3 auch noch in Urlaub fahren können. Genau. Dann nehmen wir nur noch so 5 Minuten Folge auf, wo jeder einfach ein bisschen reinkotzt. Ich werde jetzt eben mal, ich werde komplett mal alles umstellen, was wir machen. Wir werden jetzt nur noch Videos aufnehmen, wo ich hier irgendwo hinkotzt. So, da ist. Aber flüsternd. Flüstern kotzt. Flüstern kotzt. Ganz wichtig. Warte mal. Ist mir schlecht hier. Warum ist dir so schlecht? Weil die Woche war so lang gewesen. Ein wegen der Vergiftung. Ein wegen der Fischvergiftung. Ein vom Seelachs. Seelachs. Lachs. Das ist so mega breit. Das war sehr gut. Da ist so viel los. Und selber kosten Nummer 3 Campari auf Wochenschitz. Die Woche war so lang. Die war so lang gewesen. Ach du Scheiße. okay. Los. Das waren wie drei Wochen, waren das wie drei Wochen, war die Woche. Naja. So. SC Freiburg vor. Immer wieder vor. Immer wieder vor. Wir lassen keinen Ball ins Haus. So. Gut, so, komm, in diesem jetzt, Sinne. Lass uns liebe das Freunde. Nicht machen. Es war eine wunderschöne, wunderbare Doppelfolge. Ja. Hört vielen, vielen Dank für die Woche, wo auch immer Sie Asyl finden werden. Ja. Beobachtet unsere Social Media Kanäle. Hey. So ist es. So ist es. Schatten im Blick. Lachen ist Sache, das macht. Packen Sie nicht mehr bei mir. Streiten Sie mich gar nicht. Alles gar nicht. Sie haben Flugzeug im Bauch, dann lassen Sie sich mal. Oh. Gib mir mein. Ja, die Herztransplantation findet bald statt, Herr Grönemeyer. Ich gebe Ihnen Ihr Herz schon zurück gleich. Ja, Flugzeuge haben Sie auch noch im Bauch. Legen Sie sich mal dahin. Halt mich. Ja, wir halten Sie fest. Alles gleich. So. Ja, Sie kommen aus Bochum, das steht ja auch in Ihrer Patientenakte. Was habe ich nicht verstanden? Mambo wollen Sie tanzen, jetzt reicht der Renner hier. Alkohol haben Sie auch getrunken, ach du lieber Himmel. Luxus, Luxus ist das, was sonst zusammenhält. Oder was soll das, was soll das? Das frage ausgerechnet Sie oder was? So, naja. Oh, jetzt aber. Jetzt aber. Ja, jetzt, dankeschön. Für uns alle die sechste Stunde. Ja, genau. So, dann lasst uns hier aufhören, bevor wir doch noch in die Gelegenheit kommen, hier andere Ständchen singen zu müssen. Ja, genau. Auf gar keinen. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Looking at you, Enzo. Wenn ihr die Folge morgen hört, gratuliert alle dem Enzo zum Geburtstag. Schickt ihm geflüsterte Geburtstagswünsche. Geflüsterte Kotzvideos. Alles Gute wünsche ich dir, alles Gute zum Geburtstag, alles Gute. Das bringt Unglück. Der Papa hat gesagt, auch wenn du blöde bist, sollen wir dir trotzdem gratulieren. Oh. Wir finden ja irgendwie an die Macht. Ja, Kinder kommen an die Macht, ja. Gut, also. So, tschüss. Jetzt. Dann jetzt Outro, das Outro. Outro. Macht's gut. Tschüss. Eintracht! SC Freiburg. Halt's Maul.